Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Good Night Stories for Rebel Girls. 100 außergewöhnliche Frauen. Von Elena Favilli und Francesca Cavallo. Gelesen von Jodi Alborn, Sandra Keck, Julia Nachtmann, Sandra Schwittau und Nana Spier. Eine Produktion von der Audio Verlag. An alle rebellischen Mädchen dieser Welt. Träumt größer, zielt höher, kämpft entschlossener und im Zweifelsfall merkt euch, ihr habt recht. Ada Lovelace, Mathematikerin. Mein Gehirn ist mehr als sterblich. Das wird die Zukunft zeigen. Geboren 10. Dezember 1815, gestorben 27. November 1852, England. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Ada. Ada liebte Maschinen. Außerdem liebte sie die Vorstellung, fliegen zu können. Sie befasste sich ausführlich mit Vögeln, um das perfekte Verhältnis von Flügelweite und Körpergewicht herauszufinden. Sie testete verschiedene Materialien und entwickelte versuchsweise unterschiedliche Modelle. Zwar gelang es ihr nie, wie ein Vogel in die Luft aufzusteigen, doch sie schuf ein wunderbares Buch, Flyology, voller Zeichnungen, in dem sie all ihre Erkenntnisse festhielt. Eines Abends besuchte sie einen Ball und begegnete dort einem mürrischen alten Mathematiker namens Charles Babbage. Ada war selbst eine brillante Mathematikerin und die beiden freundeten sich rasch an. Charles Babbage lud Ada ein, die von ihm erfundene Maschine anzusehen, die er Differenzmaschine nannte und die selbsttätig addieren und subtrahieren konnte. So ein Gerät hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Ada war hingerissen. »Wie wäre es, wenn wir eine Maschine bauten, die auch zu komplizierteren Rechnungen fähig wäre?« schlug sie vor. Begeistert machten Ada und Charles sich an die Arbeit. Die Maschine, die sie entwickelten, war riesig und musste von einer gewaltigen Dampfmaschine angetrieben werden. Aber Ada wollte noch weitergehen. »Wie wäre es, wenn diese Maschine auch Musik wiedergeben und außer Zahlen auch Buchstaben darstellen könnte?« Damit hatte sie die Idee des modernen Computers vorweggenommen, lange vor dessen eigentlicher Erfindung. Ada schrieb das erste Computerprogramm in der Geschichte. Alec Wack, Supermodel. Schönheit, die von innen kommt, kann man nicht übersehen. Geboren 16. April 1977, Sudan. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Alec. Wenn sie von der Schule nach Hause lief und Hunger hatte, pflückte sie Mangos von den Bäumen. In Alecs Dorf gab es weder fließendes Wasser noch Strom. Trinkwasser musste man von einem weit entfernten Brunnen holen. Das Leben der Familie war einfach, aber glücklich. Dann brach ein schrecklicher Krieg aus und veränderte Alecs Leben für immer. Das Geheul von Sirenen drang in ihr Dorf, und die ganze Familie flüchtete vor den nahenden Kämpfen. Gerade war Regenzeit. Der Fluss war über die Ufer getreten und hatte die Brücken überschwemmt. Alec konnte nicht schwimmen und hatte Angst zu ertrinken. Aber die Mutter brachte sie heil ans andere Ufer. Die Familie hatte kein Geld. Doch auf der Flucht tauschte Alecs Mutter immer wieder Päckchen mit Salz gegen Essen und Ausweispapiere. So gelang es ihnen, sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen und nach London zu gelangen. Eines Tages, als Alec gerade in einem Londoner Park spazieren ging, sprach ein Talentscout einer bekannten Agentur sie an und schlug ihr vor, als Model zu arbeiten. Alecs Mutter wollte nichts davon hören, doch der Scout blieb hartnäckig und schließlich willigte die Mutter ein. Alec sah anders aus als alle anderen Models und galt sofort als Sensation in der Branche. Alecs Botschaft an jedes Mädchen auf diesem Planeten lautet: Du bist schön. Sei ruhig eigenwillig, sei ruhig schüchtern. Du musst nicht mit dem Strom schwimmen. Alfonsina Strada, Radsportlerin. Niemand hält mein Rad auf. Geboren am 16. März 1891, gestorben am 13. September 1959. Italien. Es war einmal ein Mädchen, das konnte so schnell Rad fahren, dass es kaum zu sehen war. »Nicht so schnell, Alfonsina«, riefen ihre Eltern ihr hinterher. Zu spät, sie war längst vorbei. Als sie heiratete, hoffte die Familie, sie werde endlich die verrückte Idee aufgeben, Radsportlerin zu werden. Doch es kam anders. Zur Hochzeit schenkte der Bräutigam ihr ein nagelneues Rennrad. Das Paar zog nach Mailand, wo Alfonsina professionell zu trainieren begann. So schnell und so stark wurde sie, dass sie wenige Jahre später am Giro d'Italia teilnahm, einem der härtesten Radrennen der Welt. Nie zuvor hatte eine Frau das gewagt. »Ah, das schafft sie nie«, sagten die Leute. Doch Alfonsina war nicht zu stoppen. Das Rennen war lang und anstrengend, mit 21 Tagesetappen, die über einige der steilsten Bergstrecken Europas führten. Von den 90 Rennfahrern am Start kamen nur 30 ins Ziel, darunter auch Alfonsina. Sie wurde wie eine Heldin gefeiert. Doch schon im nächsten Jahr wurde sie von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Giro d'Italia sei eine reine Männerveranstaltung, beschlossen die Funktionäre. Aber auch das konnte Alfonsina nicht aufhalten. Sie fuhr immer weiter Rennrad und stellte einen Geschwindigkeitsrekord auf, der erst nach 17 Jahren eingestellt wurde. Und das, obwohl ihr Rad über 20 Kilo wog und nur einen einzigen Gang hatte. Alfonsina wäre glücklich, wenn sie wüsste, wie viel sich seit damals geändert hat. Das Radrennen der Frauen ist heute ausgesprochen beliebt und sogar olympische Disziplin. Alicia Alonso, Tänzerin. Ein Tänzer sollte von allen Künsten lernen. Geboren 21. Dezember 1921, Kuba. Es war einmal ein blindes Mädchen, aus dem eine großartige Tänzerin wurde. Ihr Name war Alicia. Als Kind und junges Mädchen konnte Alicia sehen, und sie war schon früh eine wunderbare Tänzerin mit der Aussicht auf eine große Karriere. Doch dann begann ihre Netzhaut sich abzulösen. Sie konnte immer schlechter sehen und war gezwungen, monatelang reglos im Bett zu liegen. Doch Alicia konnte nicht anders. Sie musste tanzen. Und sie tat es auf die einzige ihr mögliche Weise. Ich tanzte in Gedanken, mit verbundenen Augen, reglos, flach auf dem Rücken liegend, brachte ich mir selbst bei, die Giselle zu tanzen. Eines Tages verletzte sich die prima Ballerina des New York City Ballet und Alicia wurde gebeten, für sie einzuspringen. Damals war sie bereits teilweise erblindet, doch wie konnte sie Nein sagen? Die Partie, um die es ging, war die Giselle. Sobald sie anfing zu tanzen, verliebte ihr Publikum sich in sie. Obwohl sie kaum noch etwas sah, tanzte Alicia mit Selbstvertrauen und großer Anmut. Sie brachte ihren Partnern bei, im rechten Moment stets genau dort zu sein, wo sie sie brauchte. Ihr Tanzstil war so einzigartig, dass sie und ihre Ballettkompanie Einladungen aus aller Welt erhielten. Doch ihr Traum war es, das klassische Ballett in ihre Heimat zu bringen, nach Kuba. Nach der Rückkehr von ihren Reisen unterrichtete sie kubanische Tänzer im klassischen Ballett. Sie gründete die Ballettkompanie Alicia Alonso, aus der später das Ballet Nacional de Cuba wurde, das kubanische Nationalballett. Amina Gurib-Fakim, Präsidentin und Wissenschaftlerin. Noch die schlichteste Pflanze birgt überraschende Geheimnisse. Geboren am 17. Oktober 1959. Mauritius. In Mauritius, einem Inselstaat im Indischen Ozean, lebte einmal ein Mädchen, das alles über Pflanzen wissen wollte. Ihr Name war Amina. Amina studierte Chemie und wandte sich nach ihrem Abschluss dem Thema der Biodiversität zu. Sie analysierte Hunderte von Heilkräutern und anderen Pflanzen und untersuchte deren Eigenschaften. Sie reiste aufs Land und lernte von traditionellen Heilern, wie sie Pflanzen in ihren Ritualen einsetzten. Für Amina waren Pflanzen wie Freunde. Von den Bäumen mochte sie den Baobab am liebsten, den Affenbrotbaum, weil er so vielseitig genutzt werden kann. In seinem Stamm speichert er Wasser. Seine Blätter heilen Infektionen und seine Früchte, das Affenbrot, enthalten mehr Proteine als Muttermilch. Amina fand, man könne von Pflanzen viel lernen, zum Beispiel vom Bourgeois-Strauch. Die Blätter dieses Strauchs sind ganz unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt. Da Tiere aber nichts fressen, was sie nicht wiedererkennen, lassen sie diesen Strauch in Ruhe. Ganz schön schlau, oder? Amina stellte sich Pflanzen als lebende Biologielabore vor, voller lebenswichtiger Informationen für Menschen, aber auch für jede andere Spezies. Mit jedem Wald, der abgeholzt wird, verlieren wir ein solches Laboratorium. Eins, das wir niemals zurückgewinnen können. 2015 wurde Amina Gurib Fakim zur Präsidentin ihres Landes gewählt. Tag für Tag setzt sie sich für die Bewohner von Mauritius ein. Für die Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Amelia Earhart, Flugpionierin. Abenteuer sind ein Wert an sich. Geboren am 24. Juli 1897, gestorben im Juli 1937, USA. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Amelia. Und dieses Mädchen sparte so viel Geld, dass es sich ein gelbes Flugzeug kaufen konnte. Sie nannte es ihren Kanarienvogel, The Canary. Wenige Jahre später überflog sie als erste Frau allein den Atlantik. Es war ein gefährlicher Flug. Ihre winzige Maschine wurde von heftigen Winden und Eisstürmen hin und her geworfen. Amelia hatte nur eine Dose Tomatensaft dabei, von der sie zwischendurch mit einem Strohhalm trank, um sich bei Kräften zu halten. Nach gut 15 Stunden setzte sie auf einer Weide in Nordirland auf, sehr zum Erstaunen der Kühe. »Kommen Sie von weit her?«, wollte der Bauer wissen. »Allerdings«, antwortete Amelia lachend, »aus Amerika.« Amelia liebte das Fliegen und sie liebte es, Dinge zu tun, die vor ihr niemand getan hatte. Ihre größte Herausforderung war es, als erste Frau einmal um die Welt zu fliegen. Außer einer kleinen Tasche konnte sie nichts mitnehmen, da der Platz in ihrer Maschine für Treibstoff benötigt wurde. Zunächst verlief der lange Flug gut. Die Maschine sollte auf der winzigen Howland-Insel landen, traf aber nie dort ein. In ihrem letzten Funkspruch gab Amelia Earhart durch, sie fliege durch dichte Wolken und habe kaum noch Treibstoff. Ihr Flugzeug verschwand irgendwo über dem Pazifischen Ozean und wurde nie gefunden. Vor ihrem Start schrieb sie: »Ich bin mir der Risiken voll und ganz bewusst. Ich will es machen, weil ich es will. Frauen müssen dieselben Dinge in Angriff nehmen wie Männer. Und wenn sie scheitern, muss ihr Scheitern anderen als Ansporn dienen.« Amna al-Haddad, Gewichtheberin. Niemand soll sich anmaßen, mir zu sagen, was ich kann und was nicht. Geboren am 21. Oktober 1989. Vereinigte Arabische Emirate. Es war einmal eine Journalistin namens Amna. Amna war übergewichtig, unsportlich und unglücklich. Eines Tages sagte sie sich: »Du kannst doch viel mehr. Tu etwas, egal was, und wenn du nur spazieren gehst.« Das tat sie, und bald machten diese Spaziergänge ihr so viel Freude, dass sie sich steigern wollte. Sie trainierte Langstreckenlauf und Sprints. Sie ging ins Fitnessstudio. Dort entdeckte sie das Gewichtheben für sich und wusste sofort, das war ihr Sport. Amnas Leben änderte sich, als der Weltverband der Gewichtheber muslimischen Frauen in einem Ganzkörpertrikot die Teilnahme an Wettbewerben erlaubte. Amna reiste zu Wettbewerben nach Europa und in die USA und wurde schon bald zu einem Vorbild für junge Muslimas in aller Welt. »Ich finde es schön, stark zu sein«, sagt Amna. »Mädchen können genauso stark sein wie Jungen oder sogar stärker. So sehr begeisterte sie sich für das Gewichtheben, dass sie für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro trainierte. Amna findet, jeder Mensch solle sich eine passende Sportart suchen und sie praktizieren. Sport tut jedem gut, unabhängig vom Alter, von der Religion oder von der Abstammung, sagt sie. Sport verbindet Nationen und schafft Frieden. Wie groß auch immer die Herausforderungen sein mögen, gib deinen Traum nicht auf. Nur mit Hartnäckigkeit kannst du deinen Zielen näher kommen. Hindernisse sind dazu da, überwunden zu werden. Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Europa braucht die Freiheit wie die Luft zum Atmen. Wo sie eingeschränkt wird, verkümmern wir. Geboren 17. Juli 1954, Deutschland. In Templin, einer Stadt in der Uckermark, lebte ein Mädchen namens Angela. Als sie 7 Jahre alt war, saß sie einmal mit ihrer Mutter in der Kirche, in der ihr Vater predigte. Auf einmal fing ihre Mutter zu weinen an. »Was ist los?«, fragte Angela. »Sie bauen eine Mauer«, antwortete die Mutter. »Sie wollen eine Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland ziehen.« Angela war verblüfft. »Warum zieht man eine Grenze mit Zäunen und Mauern?«, fragte sie sich. »Menschen sollten doch frei überall hingehen können.« Doch die Ostdeutschen wurden nicht nur daran gehindert, in den Westen zu gehen, sie durften nicht einmal westlichen Rundfunk oder Fernsehen empfangen. Angela hörte heimlich Westradio, um zu erfahren, was wirklich in ihrem Land passierte. Nach dem Abitur studierte sie Physik, mit dem Ziel, Professorin zu werden. Doch die Stasi, die Geheimpolizei der DDR, machte ihr klar, dass eine wissenschaftliche Karriere nur möglich wäre, wenn sie für den Geheimdienst andere Menschen ausspionierte. Angela weigerte sich und wurde nie Professorin. Als die Mauer in Berlin fiel, arbeitete Angela in einem Forschungslabor. Sie rief ihre Mutter an und sagte, »Ich glaube, wir sind jetzt frei und können in den Westen gehen.« So war es tatsächlich. Angelas leidenschaftliches Interesse für ihr Land führte sie in die Politik und schließlich wurde sie sogar Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, eines Landes, das wusste, welches Leid Mauern verursachen und das nie wieder geteilt werden wollte. Anne Makaczynski, Erfinderin. Solange du lebst, produzierst du Licht. Geboren 3. Oktober 1997, Kanada. Es war einmal ein Mädchen auf den Philippinen, das nach Sonnenuntergang nicht mehr für die Schule lernen konnte. Eines Tages erfuhr ihre Freundin Anne in Kanada davon. Anne hatte schon immer gern getüftelt, aber ganz besonders spannend fand sie Transistoren, also Geräte, die den Durchfluss von elektrischem Strom regeln. »Wie wäre es, wenn ich eine Taschenlampe erfinde, die allein durch deine Körperwärme betrieben wird?«, schrieb Anne ihrer Freundin. »Schließlich geben unsere Körper viel Energie in Form von Wärme ab.« Beide Mädchen fanden die Idee aufregend. »Stell dir vor, wie viele Menschen auf einmal Strom hätten, wenn das funktionierte?« Anne war erst 15, hatte aber viel Erfahrung darin, Gegenstände auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Also machte sie sich daran, diese unglaubliche neue Taschenlampe zu entwickeln. Sie nannte sie Hollow Lamp, weil sie sie aus einer hohlen Aluminiumröhre baute. Als sie ihre Erfindung auf einem weltweiten Wettbewerb, der Google Science Fair, vorstellte, gewann sie den ersten Preis. Noch nie hatte es das gegeben. Eine Taschenlampe, die weder Batterien noch Sonne noch Wind brauchte. Körperwärme allein genügte. Heute zählt Anne zum Kreis der vielversprechendsten jungen Erfinderinnen und Erfinder unserer Zeit. Ihr Traum ist es, diese Taschenlampe jedem auf der Welt, der sich keinen Strom leisten kann, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mir gefällt der Gedanke, die Welt mit Hilfe der Technologie ein Stück besser zu machen und die Umwelt zu schonen, sagt sie. Anna Politkovskaya, Journalistin. Auf die Tatsachen kommt es an, nicht auf unsere Meinung darüber. 30. August 1958 bis 7. Oktober 2006. Russland. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Anna. Anna liebte Bücher. Doch die Bücher vieler Schriftsteller waren in Russland verboten, darunter auch Bücher von Autoren, die Anna besonders liebte. Damit ihre Tochter trotzdem nach Herzenslust lesen konnte, schmuggelten Annas Eltern ihre Lieblingsbücher für sie ins Land. Anna wuchs heran und wurde Journalistin. Als ein Teil von Russland, Tschetschenien, sich aus dem Staatenbund lösen und unabhängig werden wollte, schickte die russische Regierung Truppen in die Region, um die Bewegung zu stoppen. Ein grausamer Krieg brach aus. Anna beschloss, darüber zu schreiben. Sie wollte der Welt berichten, was tatsächlich in Tschetschenien geschah. Der russischen Regierung passte das überhaupt nicht. »Wieso riskierst du dein Leben?«, wurde Anna einmal von ihrem Mann gefragt. »Risiken gehören zu meinem Beruf«, antwortete sie. »Ich weiß, dass mir etwas zustoßen kann, doch ich will mit meinen Artikeln die Welt besser machen.« Viele schlimme Dinge passierten, doch Anna blieb mutig. Einmal musste sie bei Nacht über die tschetschenischen Berge fliehen, um sich vor dem russischen Geheimdienst in Sicherheit zu bringen. Auf beiden Seiten gab es Menschen, die versuchten, Anna daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen. Einmal vergiftete man ihr sogar den Tee, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch trotz aller Gefahren hörte Anna nicht auf, die Wahrheit zu schreiben über alles, was sie beobachtete. Sie machte die Wahrheit öffentlich und riskierte so ihr Leben, bis sie tatsächlich eines gewaltsamen Todes starb. Artemisia Gentileschi, Malerin. Solange ich lebe, werde ich die Gewalt über mich haben. Geboren 8. Juli 1593, gestorben 14. Juni 1653, Italien. Es war einmal ein Mädchen, das eine großartige Malerin war. Sie war schön und stark und ihr Name war Artemisia. Schon ihr Vater, Orazio, war Maler. Artemisia erhielt von klein auf Unterricht in seinem Atelier. Im Alter von 17 Jahren hatte Artemisia bereits mehrere Meisterwerke gemalt. Trotzdem waren viele Menschen misstrauisch. »Wie ist es möglich, dass sie so gut malt?«, flüsterten sie einander zu. Zu jener Zeit war es den meisten Frauen nicht einmal gestattet, Ateliers berühmter Künstler auch nur zu betreten. Eines Tages bat der Vater einen Freund, den berühmten Maler Agostino Tassi, Artemisia die perspektivische Darstellung zu lehren. Also die Kunst, dreidimensionale Gegenstände auf einer zweidimensionalen Fläche abzubilden. Agostino wollte seine Schülerin jedoch zu seiner Geliebten machen und versprach, sie zu heiraten. Artemisia aber weigerte sich. Als er sie immer stärker bedrängte, erzählte Artemisia ihrem Vater davon. Orazio glaubte ihr und brachte Agostino vor Gericht, obwohl der ein mächtiger Mann und gefährlicher Gegner war. Während der Verhandlung bestritt Agostino alle Vorwürfe. Artemisia wurde schwer unter Druck gesetzt, blieb aber bei ihrer Darstellung. Schließlich wurde Agostino für schuldig befunden. Artemisia zählt heute zu den größten Malerinnen und Malern aller Zeiten. Ashley Fiolek, Motocross-Fahrerin. Ich denke nicht an die Vibrationen. Ich denke an gar nichts. Ich bin jetzt Teil meines Bikes. Geboren am 22. Oktober 1990, USA. Als ein kleines Mädchen namens Ashley einmal in der Küche spielte, fielen mit gewaltigem Getöse Töpfe und Pfannen zu Boden. Doch Ashley drehte sich nicht einmal um. Daraufhin ließen ihre Eltern ihr Gehör untersuchen. Es zeigte sich, dass Ashley taub war. Die Familie lernte die Zeichensprache und Ashley besuchte eine Schule für taube Kinder, um von anderen zu lernen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Ashleys Vater und auch ihr Großvater waren begeisterte Motorradfahrer. Und so bekam Ashley schon mit 3 Jahren ihr erstes kleines Motorrad. Zu dritt fuhren sie auf ihren Maschinen durch die Wälder. Ashley liebte diese Ausflüge. Und irgendwann träumte sie davon, Motocross-Racerin zu werden. Von vielen Seiten hieß es, das sei völlig ausgeschlossen. Um Motocross zu fahren, muss man hören können. Der Klang des Motors sagt dir, wann du schalten musst. Außerdem musst du hören, wo die anderen Fahrer gerade sind. Doch Ashley spürte die Vibrationen ihrer Maschine und so wusste sie, wann sie schalten musste. Aus den Augenwinkeln nahm sie die Schatten der Konkurrenten wahr und konnte einschätzen, wie nah die anderen ihr waren. In nur 5 Jahren gewann sie 4 nationale Wettbewerbe. Viele Male stürzte sie. Sie brach sich den linken Arm, das rechte Handgelenk, den rechten Fußknöchel, 3-mal das Schlüsselbein und schlug sich 2 Schneidezähne aus. Doch sie erholte sich jedes Mal und stieg wieder auf ihre Maschine. In Ashleys Einfahrt steht ein großer Pickup. Hupt so viel ihr wollt, heißt es auf einem Aufkleber am Heck. Ich bin taub. Astrid Lindgren, Schriftstellerin. Streiche denkt man sich nicht aus. Sie passieren einfach. Geboren 14. November 1907, gestorben 28. Januar 2002. Schweden. Es war einmal ein kleines Mädchen, das lebte mit seiner großen Familie auf einem Bauernhof in Schweden. Den ganzen Tag lang durfte sie mit ihren Geschwistern draußen herumtoben, doch sie half auch mit, die Tiere zu hüten. Und zwar nicht nur Hühner und Enten, sondern auch große Tiere wie Kühe und Pferde. Das Mädchen hieß Astrid und sie war ziemlich rebellisch. Sie war stark und mutig und hatte keine Angst, wenn sie allein war. Sie konnte auch sehr viele Dinge. Sie konnte putzen, kochen, ein Fahrrad reparieren, auf Dächern balancieren, sich gegen Jungen zur Wehr setzen, die sie einschüchtern wollten, und sie konnte sich fantastische Geschichten ausdenken. Kommt dir das bekannt vor? Falls du Bücher über ein anderes Mädchen kennst, das ebenso stark, mutig und unerschrocken war und Pippi Langstrumpf hieß, wird es dich nicht wundern, dass Astrid die Verfasserin dieser Bücher ist. Als Pippi Langstrumpf erstmals erschien, waren viele Erwachsene schockiert. Pippi ist viel zu rebellisch, hieß es. Unsere Kinder werden glauben, sie müssten Erwachsenen nicht mehr gehorchen. Doch Kinder liebten die Bücher, denn Pippi sagt nicht ohne Grund nein. Sie zeigt ihren jungen Lesern, wie wichtig es ist, selbstständig zu denken, dabei aber immer auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Heute zählt Pippi Langstrumpf zu den beliebtesten Kinderbüchern überhaupt. Astrid schrieb noch viele andere Bücher und alle handelten von starken Kindern, die aus eigener Kraft Abenteuer bestanden. Wann immer du also Ärger bekommst, weil du irgendetwas angestellt hast, greif zu Pippi Langstrumpf. Sie wird dir ganz sicher helfen. Aung San Suu Kyi, Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin. Wir leben in dieser Welt, also müssen wir unser Bestes dafür geben. Geboren am 19. Juni 1945, Burma, Myanmar. Es war einmal eine junge Frau namens Suu Kyi. Sie stammte aus einer wohlhabenden und weitgereisten burmesischen Familie. Suu Kyi lebte mit ihrem Mann und 2 Kindern in England, als eines Tages ihr Telefon klingelte. »Meine Mutter ist krank«, erklärte Suu Kyi nach dem Gespräch ihren Kindern. »Ich muss nach Hause, um sie zu pflegen.« Ursprünglich wollte Suu Kyi nur ein paar Wochen bleiben. Doch bald nach ihrer Ankunft brachen im Land Proteste gegen die herrschende Militärdiktatur aus. Wer immer sich gegen die Militärs auflehnte, wurde verhaftet und eingesperrt. Auch Suu Kyi sprach sich offen gegen die Militärdiktatur aus und fand rasch zahlreiche Unterstützer. Die Militärs begriffen schnell, dass diese junge Frau eine große Bedrohung für sie darstellte und stellten sie vor eine schwierige Entscheidung. Entweder sie verlassen das Land, dann dürfen sie aber nie wieder hierher zurückkehren, oder sie bleiben und stehen von jetzt an unter Hausarrest. Suu Kyi dachte nach. Einerseits wäre sie gern zu ihrem Mann und den Kindern nach England zurückgekehrt. Andererseits wusste sie, dass ihr Volk sie brauchte. »Ich bleibe«, entschied sie. Suu verbrachte die folgenden 21 Jahre weitgehend als Gefangene in ihrem Haus. Dort empfing sie Besucher, sprach über ihre Überzeugungen und verbreitete ihre Botschaft von Demokratie und friedlichem Wandel. Ohne ihr Haus zu verlassen, inspirierte sie Millionen von Menschen in ihrem eigenen Land wie auch in aller Welt. 1991 wurde ihr der Friedensnobelpreis verliehen. Nach ihrer Freilassung gewann ihre Partei die Wahlen und sie wurde zur Regierungschefin ernannt. Balkisa Chaibu, Aktivistin. Ich werde Ihnen zeigen, was ich aus meinem Leben machen kann. Geboren 1995. Niger. Es war einmal ein Mädchen, das gern Ärztin werden wollte. Ihr Name war Balkisa und sie war sehr gut in der Schule. Eines Tages erfuhr sie, dass ihr Onkel sie einem ihrer Cousins zur Frau versprochen hatte. Balkisa war entsetzt. »Ihr könnt mich nicht zwingen zu heiraten. Ich will Ärztin werden.« Leider erlaubt Balkisas Land Eltern, heiraten für ihre Kinder zu arrangieren, auch wenn diese noch minderjährig sind. »Bitte, lasst mich noch 5 Jahre zur Schule gehen«, flehte Balkisa ihre Eltern an, und sie stimmten einer Verschiebung der Heirat zu. Doch nach 5 Jahren war Balkisas Begeisterung für das Lernen nur noch größer. Am Abend vor ihrer Hochzeit lief sie von zu Hause fort und bat auf der nächsten Polizeiwache um Hilfe. Sie beschloss, ihren Onkel vor Gericht zu bringen. Sie hatte große Angst, dass ihre ganze Familie sich gegen sie stellen würde, doch ihre Mutter ermutigte sie, im Stillen weiterzukämpfen. Der Richter gab Balkisa Recht. Und als der Onkel sie bedrohte, zwang man ihn, das Land zu verlassen. Am Tag, an dem ich den Prozess gewonnen hatte und meine Schuluniform wieder anziehen durfte, hatte ich das Gefühl, mein Leben neu geschenkt zu bekommen, sagt sie. Inzwischen studiert Balkisa an einer Universität Medizin, um Ärztin zu werden. Außerdem reist sie durchs Land, um andere junge Mädchen zu ermuntern, ihrem Beispiel zu folgen und Nein zu Zwangsheiraten zu sagen. Sie besucht Schulen und spricht mit Stammesältesten über das Thema. Lerne, so viel du kannst. Es ist nicht leicht, aber es ist deine einzige Chance, sagt sie. Brenda Chapman, Regisseurin. Schon als kleines Mädchen wollte ich das Zeichnen zu meinem Beruf machen. Geboren am 1. November 1962, USA. Es war einmal ein Mädchen namens Brenda. Sie hatte den Kopf voller roter Locken und zeichnete wahnsinnig gern. Als sie 15 war, rief sie bei den Filmstudios von Walt Disney an und stellte sich als begabte Zeichnerin vor. »Hätten Sie vielleicht einen Job für mich?«, fragte sie. Man sagte ihr, sie sollte erst einmal eine Ausbildung machen und sich wieder melden, wenn sie älter wäre. Brenda studierte Trickfilmzeichnen an der Kunsthochschule von Kalifornien und nur wenige Jahre später war sie genau dort, wo sie sich in ihren Träumen immer gesehen hatte. Als eine von ganz wenigen Frauen arbeitete sie als Zeichnerin an Animationsfilmen in den Studios von Walt Disney in Los Angeles. Damals wurde mir klar, wieso die Prinzessinnen in den Filmen immer so hilflose Wesen waren. Sie alle waren von Männern erdacht, erinnert sie sich. Brenda nahm sich fest vor, einen neuen Typ Prinzessin zu erschaffen. Stark, unabhängig und mutig. Merida, die Titelheldin aus dem gleichnamigen Film, ist genau so. Sie ist eine großartige Bogenschützin, galoppiert auf ihrem Pferd über Land, kämpft gegen Bären und erlebt unglaubliche Abenteuer. Brenda gestaltete ihre Prinzessin nach dem Vorbild ihrer eigenen kleinen Tochter Emma, die stark und unabhängig in ihrem Denken ist. Ganz wie ihre Mutter. Emma ist meine Merida, ein wunderbares Mädchen. Für diesen Film gewann Brenda einen Oscar und einen Golden Globe. Brenda hat auch an vielen anderen ausgezeichneten Filmen mitgewirkt, wie Die Schöne und das Biest, Ariel die Meerjungfrau oder der König der Löwen. Als erste Frau führte sie Regie bei einem Animationsfilm eines bedeutenden Hollywood-Studios in Der Prinz von Ägypten. Die Bronte-Schwestern. Schriftstellerin. Ich bin kein Engel. Und bis zu meinem Tod werde ich auch nie einer sein. Ich werde immer nur ich selbst sein. Charlotte Bronte. Geboren im Jahr 1816, gestorben im Jahr 1855. England. In einem kalten, düsteren Haus im Norden Englands lebten einst drei Schwestern, Charlotte, Emily und Anne. Sie waren viel allein und um sich die Zeit zu vertreiben, dachten sie sich Geschichten und Gedichte aus. Eines Tages beschloss Charlotte, ihre Gedichte einem berühmten englischen Dichter zu schicken und ihn um seine Meinung zu bitten. Ihre Gedichte gefielen ihm gar nicht, schrieb er ihr, und überhaupt sei Literatur nur etwas für Männer. Doch Charlotte schrieb weiter. Eines Abends fand sie auf Emilys Schreibtisch ein aufgeschlagenes Notizbuch. »Wieso hast du uns deine Gedichte nie gezeigt?«, fragte sie ihre Schwester. »Sie sind großartig.« Erst war Emily wütend, weil Charlotte unerlaubt ihre persönlichen Aufzeichnungen gelesen hatte. Doch als sie sich beruhigt hatte, machte Charlotte den beiden Schwestern einen Vorschlag. Alle drei sollten sie Gedichte schreiben und sie gemeinsam veröffentlichen. Emily und Anne stimmten zu. Als der Band endlich erschien, wurden ganze 2 Exemplare verkauft. Doch die Schwestern gaben nicht auf, sondern arbeiteten heimlich weiter und besprachen ihre Texte beim Essen. Inzwischen arbeiteten alle drei an Romanen, die auch veröffentlicht wurden und großen Erfolg hatten. Da viele Menschen jener Zeit es nicht glauben konnten, dass drei Mädchen vom Land die Autorinnen dieser Romane sein sollten, mussten Emily, Charlotte und Anne extra nach London reisen, um zu beweisen, dass sie die Bücher tatsächlich geschrieben hatten. Die Romane der Bronte-Schwestern wurden in zahllose Sprachen übersetzt und von Millionen Menschen in aller Welt gelesen. Julita Climbers, Bergsteigerinnen. Es ist wundervoll, auf dem Gipfel zu stehen. Es ist eine andere Welt. Lydia Huarias. Geboren circa 1968. Bolivien. Es war einmal eine Frau, die lebte in Bolivien, am Fuß eines wundervollen Berges. Der Name der Frau war Lydia Huarias. Schon als junge Mädchen hatten Lydia und ihre Freundinnen für Bergsteiger gekocht, bevor diese von ihren Basislagern zur Gipfelbesteigung aufbrachen. Jahrelang sahen sie immer wieder zu, wie die Männer und Frauen ihre Helme aufsetzten, ihre Stiefel schnürten, Wasserflaschen füllten und schließlich die Rucksäcke aufsetzten. Stets fiel ihnen dabei auf, wie die Augen dieser Menschen leuchteten. Lydia und ihre Freundinnen hatten keine Ahnung, wie es oben auf dem Berg war. Anders als ihre Ehemänner und Söhne, deren Aufgabe es war, Gruppen von Bergsteigern sicher zum Gipfel und wieder herunterzubringen und die Ausrüstung zu tragen. Eines Tages sagte Lydia, »Lasst uns selbst hochsteigen und sehen, wie es dort oben ist.« Die Frauen zogen Stiefel mit Steigeisen unter ihre farbenprächtigen Cholitas, also ihre Röcke, doch die Männer lachten sie aus. »Ihr könnt unmöglich in Cholitas auf den Berg«, sagten sie. »Ihr braucht eine richtige Bergsteigerausrüstung.« »Unsinn«, sagte Lydia und schnallte ihren Helm fest. »Wir tragen, wozu wir Lust haben. Wir sind die Cholita Climbers.« Trotz starker Winde und eisiger Schneestürme bestiegen die Frauen Gipfel um Gipfel. »Wir sind stark«, sagten sie. »Wir wollen 8 Berge besteigen.« Auch in diesem Moment stapfen die Frauen vielleicht gerade durch tiefen Schnee, erfüllt von der Vorfreude darauf, die Welt vom nächsten neuen Gipfel auszusehen, während der Wind an ihren bunten Röcken zerrt. Coco Chanel, Modeschöpferin. Manche Menschen glauben, Luxus sei das Gegenteil von Armut. So ist es nicht. Es ist das Gegenteil von Vulgarität. 19. August 1883 bis 10. Januar 1971. Frankreich. Es war einmal ein Mädchen, das lebte in einem Kloster in Zentralfrankreich, umgeben von schwarz-weiß gekleideten Nonnen. Der Name des Mädchens war Gabrielle Chanel. Die Klosterschülerinnen lernten nähen, allerdings gab es nur wenige Stoffe, aus denen sie für ihre Puppen Kleider nähen konnten. Also nutzten sie dasselbe Material, aus dem die Kleidung der Nonnen bestand, sodass ihre Puppen ebenfalls alle schwarz-weiß trugen. Als sie herangewachsen war, arbeitete Gabrielle tagsüber als Näherin und abends als Sängerin in einer Bar. Die Soldaten, für die sie dort sang, nannten sie Coco, und dieser Spitzname blieb ihr erhalten. Coco träumte davon, eine eigene Boutique in Paris zu eröffnen, und irgendwann konnte sie sich diesen Traum erfüllen. Ein wohlhabender Freund lieh ihr das nötige Geld. Die Kleider, die Coco für sich nähte, sahen wunderbar aus, auch wenn sie aus schlichten Stoffen waren. »Wo haben Sie das gekauft?«, fragten elegante Pariserinnen Coco. »Das habe ich selbst genäht«, antwortete sie dann. »Wenn Sie in mein Geschäft kommen, nähe ich Ihnen auch so etwas.« Die Geschäfte liefen gut, und bald konnte Coco dem Freund das geliehene Geld zurückgeben. Ihr größter Erfolg war das kleine Schwarze. Coco machte die Farbe, bei der bis dahin alle an Beerdigungen dachten, zur angesagten Farbe für glamouröse Abendveranstaltungen. Der Stil vieler Kleidungsstücke, die wir heute tragen, ist stark von Coco Chanel geprägt, der Modeschöpferin, die am Anfang ihrer Karriere Puppenkleider aus den Resten von Nonnengewändern nähte. Cora Coralina, Dichterin und Bäckerin. Ich bin die Frau, die den Berg des Lebens erklommen, Steine aus dem Weg geräumt und Blumen gepflanzt hat. Geboren am 20. August 1889, gestorben am 10. April 1985, Brasilien. In einem Haus mitten auf einer Brücke lebte einmal ein kleines Mädchen, das Cora hieß. Cora wusste schon immer, dass sie irgendwann Dichterin werden würde. Ihre Familie war dagegen. Die Eltern wollten nicht, dass sie Bücher las, und eine weiterführende Schule sollte sie auch nicht besuchen. Nach Ansicht der Familie sollte Cora einen guten Mann heiraten und eine Familie gründen. Cora wuchs heran, verliebte sich in einen Mann, heiratete ihn und zog mit ihm in eine große Stadt. Das Paar bekam 4 Kinder und Cora nahm alle möglichen Jobs an, damit sie zur Schule gehen konnten. Cora hatte immer viel zu tun, doch sie vergaß dabei nie, dass sie eigentlich eine Dichterin war. Kein Tag verging, an dem sie nicht schrieb. Mit 60, nach dem Tod ihres Mannes, zog sie zurück in das Haus auf der Brücke. Sie beschloss, dass die Zeit für ihre Karriere als Dichterin gekommen war. Doch weil Cora noch immer Geld brauchte, backte sie Kuchen, die sie zusammen mit ihren Gedichten vor ihrer Haustür verkaufte. Es dauerte nicht lange und andere Dichter und Schriftsteller wurden auf die Gedichte aufmerksam. Cora gewann mehrere Preise und als sie 75 war, erschien ihr erstes Buch. Aus dem ganzen Land kamen Journalisten zu ihr und interviewten sie in ihrer Küche, während Cora backte. Wenn sie dann wieder allein war, setzte sie sich an ihren Schreibtisch, um neue Gedichte zu schreiben, umgeben vom Duft ihrer köstlichen Kuchen und Kekse. Coy Mathis, Grundschülerin. Ich will zur Schule gehen. In den Pausen spielen wir so schön. Geboren 2007, USA. Vor einigen Jahren kam in den USA ein Junge zur Welt, den seine Eltern Coy nannten. Als er größer wurde, liebte der Junge hübsche Kleider, Lackschuhe und die Farbe rosa. Coy mochte sich nicht wie ein Junge anziehen und seine Eltern ließen ihn sich selbst seine Kleidung aussuchen. Wenn sie von Coy sprachen, sagten die Eltern sie, nicht er, weil ihr Kind das so wollte. Eines Abends bat Koi seine Eltern, mit ihm zu einem Arzt zu gehen, der ihm zum Körper eines Mädchens verhelfen würde. Der Arzt erklärte, »Für die meisten Jungen ist es in Ordnung, ein Junge zu sein, und die meisten Mädchen sind gerne Mädchen. Doch manchmal kommt es vor, dass ein Junge sich wie ein Mädchen fühlt oder umgekehrt. Das nennt man Transgender. Koi ist ein Transgender-Mädchen. Sie wurde mit dem Körper eines Jungen geboren, aber tief in ihrem Herzen weiß sie, dass sie ein Mädchen ist. Deshalb sollte man ihr auch erlauben, eines zu sein.« Von dem Tag an baten Kois Eltern alle, ihr Kind als Mädchen zu behandeln. Doch mit der Einschulung begannen die Probleme. Koi muss die Jungentoilette oder die Behindertentoilette benutzen, verlangten die Lehrer. »Aber ich bin kein Junge«, protestierte Koi. »Und ich bin auch nicht behindert. Ich bin ein Mädchen.« Kois Eltern gingen vor Gericht und der Richter entschied, Koi darf selbst entscheiden, welche Toilette sie benutzen will. Zur Feier des Tages gab es eine große Party mit rosa Kuchen. Koi trug ein Kleid in leuchtendem Rosa und wunderschöne rosa Schuhe. Elisabeth die Erste, Königin. Ein reines, unschuldiges Gewissen fürchtet nichts. 7. September 1533 bis 24. März 1603. England. Es war einmal ein König, der wollte sein Königreich nur einem Sohn vererben. Heinrich der Achte war überzeugt, nach seinem Tod könne das Land nur wieder von einem Mann regiert werden. Als seine Frau ein Mädchen zur Welt brachte, wurde der König so zornig, dass er seine Frau verstieß, das Kind weggab und eine andere Frau heiratete, die ihm einen Sohn gebar, Eduard. Heinrichs Tochter aus seiner früheren Ehe, Elisabeth, wuchs zu einem intelligenten Mädchen heran. Sie hatte leuchtend rotes Haar und war sehr temperamentvoll. Als ihr Halbbruder Eduard erst 9 war, starb Heinrich der Achte und Eduard wurde König. Nur wenige Jahre später wurde er krank und starb ebenfalls. Seine ältere Schwester Maria folgte ihm auf den Thron. Maria fürchtete eine Verschwörung und ließ Elisabeth im Tower von London einsperren. Eines Tages, Elisabeth war aus dem Tower entlassen, stand aber unter Hausarrest, überbrachten ihr die Wächter die Nachricht von Marias Tod und fielen vor ihr auf die Knie. Elisabeth wurde Königin von England. Sie öffnete den Palast für Musiker, Dichter, Maler und Dramatiker. Der berühmteste unter ihnen war William Shakespeare, dessen Theaterstücke die Königin begeisterten. Elisabeth kleidete sich in prächtige Gewänder, die mit Perlen und Spitzen besetzt waren. Sie heiratete nie, denn sie schätzte ihre eigene Unabhängigkeit ebenso sehr wie die ihres Landes. Im Volk war sie sehr beliebt, und als sie starb, strömten die Menschen auf die Straßen von London. Sie trauerten um die bis dahin beste Königin des Landes. Euphrosina Cruz, Aktivistin und Politikerin. Wenn eine Frau beschließt, ihr Leben zu ändern, ändert sich alles um sie herum. Geboren 1. Januar 1979, Mexiko. Es war einmal ein Mädchen, das hatte keine Lust, immer nur Tortillas zu backen. Doch ihr Vater sagte, Frauen seien nun einmal dazu da, Essen zu kochen und Kinder zu bekommen. Da brach Euphrosina in Tränen aus und schwor, sie werde ihm seinen Irrtum beweisen. »Du kannst gerne ausziehen«, antwortete der Vater, »aber von mir bekommst du keinen Centavo.« Um ihr Studium zu finanzieren, verkaufte Euphrosina zunächst Obst und Kaugummi auf den Straßen. Sie machte einen Abschluss in Buchhaltung und wurde dann Lehrerin. Sie unterrichtete Mädchen, die aus der mexikanischen Urbevölkerung stammten, damit sie wie Euphrosina auf eigenen Beinen stehen konnten. Euphrosina kandidierte bei den Bürgermeisterwahlen ihrer Stadt. Doch obwohl sie viele Stimmen bekam, wurde die Wahl von den Behörden annulliert. Eine Frau im Amt des Bürgermeisters sei eine lächerliche Vorstellung, hieß es. In ihrer Wut arbeitete Eufrosina nur noch härter. Sie gründete die Organisation Cuego, die Frauen darin unterstützen sollte, für ihre Rechte zu kämpfen. Das Symbol der Organisation war eine weiße Lilie. Diese Blume nehme ich überall hin mit. Sie soll die Menschen daran erinnern, wie indigene Frauen sind. Natürlich, schön und widerstandsfähig, sagte Eufrosina einmal. Wenige Jahre später wurde sie als erste indigene Frau zur Präsidentin des mexikanischen Kongresses gewählt. Als die First Lady von Mexiko zu Besuch kam, machte sie Arm in Arm mit Eufrosina einen Spaziergang durch die Menge. Eufrosina zeigte ihrem Vater und der ganzen Welt, dass es nichts gibt, was die starken Frauen Mexikos nicht können. Evita Perón, Politikerin. Du musst wollen. Du hast das Recht zu fragen. Du musst etwas ersehnen. Geboren 7. Mai 1919, gestorben 26. Juli 1952, Argentinien. In Argentinien lebte einmal ein schönes Mädchen namens Eva. Als Kind träumte sie davon, eine berühmte Schauspielerin zu werden, um so ihrem Leben in Armut zu entkommen. Im Alter von nur 15 Jahren zog sie nach Buenos Aires, um sich ihren Traum zu erfüllen. Mit Talent, gutem Aussehen und Entschlossenheit wurde sie schon bald eine gefeierte Schauspielerin auf der Bühne und Sprecherin im Rundfunk. Doch Eva wollte mehr. Sie wollte Menschen helfen, die weniger Glück hatten als sie selbst. Auf einer Feier lernte sie Oberst Juan Domingo Perón kennen, einen mächtigen Politiker. Sie verliebten sich und heirateten schon bald. Als Juan Domingo Perón im Jahr darauf Präsident von Argentinien wurde, war Eva bald im ganzen Land unter ihrem Kosenamen Evita bekannt. Die Menschen liebten sie wegen der Leidenschaft, mit der sie sich für die arme Bevölkerung engagierte. Sie setzte sich auch für die Rechte von Frauen ein, insbesondere für ihr Wahlrecht. So legendär wurde ihr Ruf, dass sie sogar aufgefordert wurde, für die Vizepräsidentschaft unter ihrem Mann zu kandidieren. Während die Armen sie liebten, fürchteten viele Mächtige ihre Kraft und ihr Charisma. Sie können nun mal mit erfolgreichen jungen Frauen nicht umgehen, sagte Evita oft. Nachdem bei ihr eine schwere Krankheit festgestellt wurde, verzichtete sie auf die Kandidatur, unterstützte ihren Mann aber noch im Wahlkampf für seine zweite Amtszeit. Als sie wenige Monate später starb, hieß es im staatlichen Rundfunk: Wir haben die geistige Führerin unseres Landes verloren. Fadumo Dajib, Politikerin. Nie wieder werden wir um das Recht auf Leben betteln müssen. Geboren 1972, Somalia. Es war einmal ein Mädchen, dessen Kindheit wesentlich von dem Versuch geprägt war, vor dem Krieg zu flüchten. Fadumo konnte nicht zur Schule gehen, denn ihre Familie musste sich ständig vor den Kämpfen in Sicherheit bringen. Lesen und Schreiben lernte sie erst mit 14. Eines Tages sagte ihre Mutter: Du musst unser Land verlassen. Nimm deinen Bruder und deine Schwester und geh. Fadumo wusste, dass ihre Mutter recht hatte. Das kriegszerrissene Somalia gehörte zu den gefährlichsten Orten der Welt, ganz besonders für Kinder. Fadumo und ihre Geschwister schafften es nach Finnland und konnten endlich so leben, wie Kinder in friedlichen, demokratischen Ländern es tun. Sie hatten ein Zuhause, Betten und jeden Tag genug zu essen. Sie konnten spielen und zur Schule gehen. Sie wurden nie geschlagen. Und wenn sie einmal krank waren, konnten sie zum Arzt gehen und mussten nichts dafür bezahlen. Doch Fadumo vergaß Somalia nicht. Sie wollte so viel wie möglich lernen, um eines Tages in ihr Land zurückzukehren und ihrem Volk zu helfen, Frieden und Freiheit zurückzuerlangen. Am Ende ihres Studiums hatte sie 3 Mastertitel. Sie ließ ihre Familie in Finnland zurück, bekam eine Stelle bei den Vereinten Nationen. Dort wirkte sie daran mit, überall in Somalia Geburtskliniken einzurichten. »Ich muss einfach dort sein«, erklärte sie ihrem Mann. Später kandidierte Fadumo unter großen Gefahren als erste Frau für das Präsidentenamt Somalias, unterlag jedoch. Doch Fadumo ist unerschrocken. Meine Mutter hat immer gesagt, was du aus deinem Leben machst, liegt allein in deiner Hand. Sie hatte recht. Florence Nightingale, Krankenschwester. Ich führe meine Erfolge darauf zurück, dass ich Entschuldigungen für eigene oder fremde Fehler stets zurückgewiesen habe. Geboren 12. Mai 1820, gestorben 13. August 1910. England. Vor langer Zeit kam in Italien ein Baby zur Welt, dessen englische Eltern dort gerade auf Reisen waren. Sie nannten ihre Tochter nach der wunderschönen Stadt, in der sie zur Welt kam. Florenz. Florence liebte es zu reisen. Sie liebte die Mathematik und die Naturwissenschaften. Und sie liebte es, Informationen zu sammeln. Wann immer sie zum ersten Mal an einen Ort reiste, notierte sie, wie groß die Stadt war, wie viele Menschen dort lebten und wie viele Krankenhäuser es gab. Sie liebte Zahlen. Florence lernte Krankenpflege und wurde darin so gut, dass die britische Regierung sie in die Türkei schickte, wo sie ein Lazarett für verwundete Soldaten leiten sollte. Sobald sie dort ankam, sammelte sie wieder so viele Daten wie möglich und analysierte sie. So erkannte sie, dass die meisten Soldaten nicht an ihren Verwundungen starben, sondern an Infektionen und Krankheiten, die sie sich im Krankenhaus zuzogen. Oberstes Gebot in einem Krankenhaus muss sein, dass den Kranken kein weiterer Schaden widerfährt, sagte sie. So setzte sie durch, dass alle Angestellten sich häufig die Hände wuschen und alles sauber hielten. Mit einer Lampe in der Hand machte sie nachts regelmäßig ihre Runde durchs Lazarett. Sie sprach mit den Patienten und machte ihnen Hoffnung. Viele Soldaten verdankten es ihr, dass sie überlebten und nach Hause zurückkehren konnten. Florence Nightingale erhielt den Beinamen »Die Frau mit der Lampe«. Frida Kahlo, Malerin. Wozu brauche ich Füße, wenn ich doch Flügel habe? 6. Juli 1907 bis 13. Juli 1954. Mexiko. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Frida und lebte in einem leuchtend blauen Haus in einem Vorort von Mexiko-Stadt. Als erwachsene Frau sollte sie zu den berühmtesten Malern des 20. Jahrhunderts zählen, doch fast wäre es gar nicht dazu gekommen. Als Sechsjährige wäre sie beinahe an Kinderlähmung gestorben. Als Folge dieser Krankheit hinkte sie zeitlebens, doch das hielt sie als Kind nicht davon ab, mit anderen zu spielen, zu schwimmen oder herumzutoben. Mit 18 Jahren überlebte sie nur knapp einen schweren Busunfall und durfte monatelang nicht aufstehen. Ihre Mutter baute ihr eine spezielle Staffelei, damit Frida im Liegen malen konnte. Frida liebte Malen nämlich über alles. Sobald sie wieder laufen konnte, besuchte sie Mexikos berühmtesten Maler, Diego Rivera. Sie wollte seine Meinung zu ihrer Malerei hören. Fridas wundervolle Bilder waren erstaunlich kühn, sowohl in ihren Motiven als auch in den leuchtenden Farben. Diego Rivera verliebte sich in die Bilder und auch in Frida. Diego und Frida heirateten. Neben dem großen Mann mit dem Schlapphut wirkte Frida winzig. Der Elefant und die Taube wurden sie genannt. Im Laufe ihres Lebens malte Frida hunderte wunderschöner Selbstporträts, auf denen sie sich oft mit Vögeln oder anderen ihrer Haustiere umgab. Das leuchtend blaue Haus, in dem sie lebte, blieb nach ihrem Tod so erhalten, wie es einmal war. Voller Farben, Freude und Blumen. Grace Hopper, Informatikerin. Wenn deine Idee gut ist, setze sie um. 9. Dezember 1906 bis 1. Januar 1992, USA. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Grace, das wollte unbedingt verstehen, wie Wecker funktionierten. So fing sie an, einen Wecker nach dem anderen auseinanderzunehmen. Der siebte, den sie untersuchen wollte, war der letzte, den es im Haus gab, und ihre Mutter nahm ihn ihr weg. Doch Grace tüftelte weiter an allem herum, was ihr Interesse erregte. Sie studierte Mathematik und Physik und wurde Professorin. Im Zweiten Weltkrieg ging sie zur Marine. Schon ihr Großvater war Admiral gewesen. Grace wurde einem ganz besonderen Projekt zugeteilt. Man wolle ihr Mark vorstellen, hieß es. Doch statt eines Kollegen erwartete sie ein Computer. Mark 1, wie er genannt wurde, füllte einen ganzen Raum. Und da er der erste Rechner der Marine war, daher Mark 1, kannte sich noch niemand damit aus. Grace machte sich an die Arbeit. Es war mühsam, doch dank der Programme, die Grace für Mark und seine Nachfolger zu schreiben lernte, konnte die US-Armee geheime Nachrichten der Kriegsgegner entschlüsseln. Mit 60 wollte Grace aus dem Dienst ausscheiden, doch wegen ihrer außerordentlichen Kenntnisse holte man sie immer wieder zurück. Schließlich beförderte die Marine sie zum Admiral, so wie schon einst ihren Großvater. Ihr Leben lang stand sie um 5 Uhr morgens auf, um zu programmieren. Sie blieb immer neugierig und ihre unglaubliche Arbeit zeigte der Welt, wozu Computer fähig waren. Grace O'Malley oder auch Gronje Niwonje, Piratin. Ich bin die Königin der Meere. Circa 1530 bis 1603. Irland. Vor langer, langer Zeit lebte auf einer wilden, grünen Insel ein Mädchen mit langen, roten Haaren. Ihr Name war Grace oder auf Gälisch Gronje. Wann immer der Wind heulte und die Wellen sich an den hohen Felsen brachen, stand Grace auf den Klippen und träumte davon, über das stürmische Meer zu segeln. »Mädchen fahren nicht zur See«, sagte ihr Vater. »Außerdem würden sich deine langen Haare in den Tauen verfangen.« Aus Protest schnitt Grace sich die Haare kurz und zog Jungenkleider an, um ihrer Familie zu beweisen, dass sie sich sehr wohl für das Leben auf See eignete. Endlich erlaubte der Vater Grace doch, mit an Bord zu gehen, allerdings unter einer Bedingung. »Wenn wir auf Piraten treffen, versteckst du dich unter Deck.« Doch als das Schiff tatsächlich angegriffen wurde, sprang Grace aus der Takelage und landete auf dem Rücken eines der Piraten. Ihr Überraschungsangriff funktionierte und die Piraten konnten vertrieben werden. Grace war eine fähige Seglerin und wollte mehr als nur fischen. Als englische Truppen ihre Burg angriffen, beschloss sie, Piratin zu werden, statt sich englischem Recht zu unterwerfen. Grace war so erfolgreich, dass sie bald nicht nur eine ganze Schiffsflotte besaß, sondern auch mehrere Inseln und Burgen an der Westküste Irlands. Als die Engländer Grace Söhne gefangen nahmen, segelte sie nach London, um bei der englischen Königin, Elisabeth I., die Freilassung der beiden zu erreichen. Zur allgemeinen Überraschung freundeten sich die beiden Frauen an. Grace Söhne kamen frei, die geraubten Reichtümer wurden zurückgegeben. Später kämpfte Grace an der Seite der Engländer gegen die Spanier. Harriet Tubman, Freiheitskämpferin. Ich betete zu Gott, er möge mich stark und kampfbereit machen. Dieses Gebet habe ich seitdem immer gesprochen. Circa 1822 bis 10. März 1913. USA. Es war einmal ein junges Mädchen, das gerade vor einem Lebensmittelladen stand, als ein Schwarzer vorbeirannte, gefolgt von einem weißen Mann, der »Haltet ihn, er ist mein Sklave!« brüllte. Doch das Mädchen tat nichts, um den Schwarzen aufzuhalten. Sie hieß Harriet, war 12 Jahre alt und Sklavin. Sie hoffte, der Mann werde entkommen und wollte ihm dabei helfen. In dem Moment schleuderte der Aufseher einen eisernen Gegenstand, verfehlte den Sklaven aber und traf stattdessen Harriet am Kopf. Sie überlebte schwer verletzt, vielleicht aufgrund ihrer dichten Haare, die den Aufprall dämpften. »Meine Haare waren noch nie gekämmt worden«, erzählte sie später. »Sie standen ab wie ein Korb.« Einige Jahre später wollte die Familie, der Harriet gehörte, sie verkaufen, und Harriet beschloss zu fliehen. Sie versteckte sich tagsüber und wanderte nachts, bis sie die Grenze nach Pennsylvania überquert hatte, wo die Sklaverei abgeschafft war. Da wusste sie, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein freier Mensch war. Ich schaute meine Hände an, um zu sehen, ob ich als Freie noch immer dieselbe war. Ein Leuchten lag über allem, ich fühlte mich wie im Himmel. Sie dachte an den flüchtenden Schwarzen von damals und an ihre Familie in Maryland, die noch immer versklavt war. Sie wusste, sie musste ihnen helfen. Sie schloss sich einer Organisation an, die Sklaven in die amerikanischen Nordstaaten schmuggelte, in denen Sklaverei verboten war. 19-mal kehrte sie im Laufe der nächsten 11 Jahre zurück und brachte Hunderte von Sklaven in die Freiheit. Sie wurde nie gefasst und nie hat sie einen ihrer Schützlinge verloren. Hatschepsut, Pharaonen. Ich habe aufgebaut, was in Trümmern lag. Ich habe gerettet, was zerstört war. 1508 bis 1458 vor Christus. Ägypten. Lange vor Kleopatra herrschte eine Frau 25 Jahre lang über Ägypten. Ihr Name war Hatschepsut und sie war die erste Frau, die je Pharaonin wurde. Der Gedanke, eine Frau könne Pharao werden, schien zu jener Zeit so absurd, dass Hatschepsut sich als Mann ausgeben musste, um auf dem Thron anerkannt zu werden. Sie rief sich zum König statt zur Königin aus, strich die weibliche Endung aus ihrem Namen und trug manchmal sogar einen falschen Bart. Hatschepsut regierte länger und erfolgreicher als jeder andere Pharao der ägyptischen Geschichte. Doch das reichte nicht, um ihren Ruf zu sichern. 20 Jahre nach ihrem Tod versuchte man, die Erinnerung an sie auszulöschen. Statuen, die sie abbildeten, wurden zerstört, ihr Name aus Aufzeichnungen gestrichen. Offenbar machte eine Pharaonin den Menschen Angst. Was, wenn ihr Erfolg mehr Frauen ermutigte, ebenfalls an die Macht zu streben? Glücklicherweise blieben genug Spuren ihres Lebens und ihrer Arbeit erhalten, sodass Archäologen der Neuzeit die Geschichte Hatschepsuts rekonstruieren konnten. Hatschepsuts Mumie, einbalsamiert und in Leinen gewickelt, war aus dem ursprünglichen Grab entfernt und versteckt worden. Doch vor einigen Jahren wurde sie im Tal der Könige wiederentdeckt. Helen Keller, taubblinde Schriftstellerin. Das Beste und Schönste auf der Welt kann man nicht sehen und nicht einmal berühren. Man muss es mit dem Herzen fühlen. Geboren 27. Juni 1880, gestorben 1. Juni 1968, USA. Ein kleines Mädchen namens Helen wurde einmal schwer krank. Als Folge dieser Erkrankung wurde sie taub und blind. Vor lauter Wut und Enttäuschung darüber lag sie stundenlang schreiend am Boden und trat um sich. Eines Morgens brachte die Mutter sie in eine Spezialschule für Blinde. Dort arbeitete eine begabte junge Lehrerin namens Anne Sullivan, die versuchen wollte, Helen das Sprechen beizubringen. Doch wie lernen Menschen das Wort Puppe, wenn sie die Puppe nicht sehen können? Wie sagt man Wasser, wenn man nie jemanden sprechen hört? Anne begriff, dass sie Helens Tastsinn nutzen musste. Sie hielt Helens Finger unter fließendes Wasser und schrieb ihr das Wort Wasser mit dem Finger in die Handfläche. Wenn Helen ihre Puppe liebkoste, schrieb Anne ihr die Buchstaben dazu in die Hand. So begriff Helen, dass unterschiedliche Zeichen für unterschiedliche Gegenstände standen. Mit den Fingern auf Annes Lippen spürte Helen die verschiedenen Vibrationen beim Sprechen von Wörtern. Und nach lernte sie, diese laut nachzusprechen. Sie lernte die Blindenschrift Braille, indem sie mit den Fingern über die erhabenen Punkte tastete. Sie lernte sogar Fremdsprachen, Französisch, Deutsch, Latein und Griechisch. Sie hielt Vorträge, schrieb Bücher über ihr Leben und setzte sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Sie reiste um die Welt, zusammen mit ihrer großartigen Lehrerin und ihrem geliebten Hund. Diesen beiden konnte sie ihre Gefühle auch ohne Worte mitteilen. Sie umarmte sie einfach. Hypatia von Alexandria, Mathematikerin und Philosophin. Bestehe auf deinem Recht zu denken. Auch falsch zu denken ist besser, als gar nicht zu denken. Geboren ca. 370. Gestorben am 8. März 415. Ägypten. Vor langer, langer Zeit gab es in Alexandria, einer Stadt im alten Ägypten, die größte Bibliothek jener Zeit weltweit. Damals kannte man noch keine Bücher und kein Papier. Man schrieb auf Papyrus, das aus Pflanzen gewonnen und nicht flach gebunden, sondern aufgerollt wurde. In der Bibliothek von Alexandria gab es tausende solcher Schriftrollen, alle von eigens dazu ausgebildeten Schreibern beschriftet und auf Regalen geordnet. Dort sah man auch oft einen Mann und seine Tochter, Theon und Hypatia, die Seite an Seite Schriftrollen studierten, insbesondere solche über Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Hypatia löste Gleichungen, entwickelte neue Theorien zu Geometrie und Arithmetik und hielt ihre Erkenntnisse auf zahlreichen Schriftrollen fest. Sie baute auch ein astronomisches Instrument, das Astrolabium, mit dem sie jederzeit den Stand von Sonne, Mond und Sternen bestimmen konnte. Hypatia lehrte öffentlich Astronomie. Ihre Vorlesungen waren äußerst beliebt. Studierende, aber auch andere Wissenschaftler kamen in großer Zahl, um sie zu hören. Sie weigerte sich, die übliche Frauenkleidung zu tragen. Stattdessen legte sie den Philosophenmantel der Gelehrten um. Als die Bibliothek von Alexandria abbrannte, wurden alle ihre Werke zerstört. Was über diese geniale Frau und ihre brillanten Ideen bekannt ist, weiß man aus Schriften ihrer Schüler. Irena Sendler, Widerstandskämpferin. Ich habe schon als Kind gelernt, dass man Ertrinkende retten muss, unabhängig von ihrer Religion oder Nationalität. Geboren am 15. Februar 1910, gestorben am 12. Mai 2008. Polen. In Polen lebte einmal ein kleines Mädchen, das hatte seinen Vater sehr lieb. Eines Tages brach in Warschau eine schreckliche Typhusepidemie aus. Irenas Vater war Arzt und sehr mutig. Er hätte sich von seinen kranken Patienten fernhalten können, um sich selbst zu schützen, doch stattdessen betreute er sie so lange, bis er selbst erkrankte. Vor seinem Tod erklärte er seiner Tochter, Irena, wenn man einen Menschen sieht, der ertrinkt, muss man hinterherspringen und versuchen, ihn zu retten. Irena vergaß seine Worte nie, und als die Nazis anfingen, Juden auch in Polen zu verfolgen, half sie mit, Kinder aus jüdischen Familien zu retten. Sie gab ihnen christliche Namen und fand christliche Familien, bei denen die Kinder in Sicherheit waren. Die richtigen Namen und die neuen notierte sie auf kleinen Zetteln und versteckte sie in Marmeladengläsern, die sie im Garten von Freunden unter einem großen Baum vergrub. Manchmal weinten die Kinder, wenn Irena sie von den Eltern wegbrachte. Um das Weinen zu übertönen und die deutschen Soldaten abzulenken, brachte sie ihrem Hund bei, auf Kommando zu bellen. Sie versteckte Kinder in Säcken, in Taschen voller Kleidung, in Kisten und sogar in Särgen. Zusammen mit anderen rettete sie so in wenigen Monaten 2.500 Kinder. Nach dem Krieg grub sie die Marmeladengläser wieder aus und konnte so viele Kinder wieder mit ihren Familien zusammenführen. Isabel Allende, Schriftstellerin. Schreib auf, was nicht in Vergessenheit geraten darf. Geboren am 2. August 1942, Chile. Vor nicht allzu langer Zeit lebte in Chile ein leidenschaftliches junges Mädchen namens Isabel. Wann immer sie anders behandelt wurde, weil sie ein Mädchen war, protestierte sie. Und wenn sie etwas nur deswegen nicht durfte, weil sie ein Mädchen war, entrüstete sie sich. Sie war fasziniert von Menschen und deren Lebensgeschichten. Und da sie auch gerne schrieb, wurde sie Journalistin. Eines Tages hatte sie die Gelegenheit, den berühmten chilenischen Dichter Pablo Neruda zu interviewen. Bei ihrer lebhaften Fantasie sollten sie nicht Zeitungsartikel schreiben, sondern Romane, riet er ihr. Einige Jahre später erhielt Isabel die traurige Nachricht, dass ihr Großvater im Sterben lag. Sie selbst lebte damals in Venezuela und konnte nicht zu ihm nach Chile reisen, also schrieb sie ihm einen Brief. Doch als sie erst einmal angefangen hatte, konnte sie nicht mehr aufhören. Sie schrieb über ihre Familie, über deren lebende und verstorbene Mitglieder, sie schrieb über einen grausamen Diktator, leidenschaftliche Lieben, ein verheerendes Erdbeben, übernatürliche Kräfte und über Geister. Aus dem geplanten Brief wurde ein Roman mit dem Titel »Das Geisterhaus«. Er wurde ein internationaler Erfolg und machte Isabel zu einer der bekanntesten Autorinnen unserer Zeit. Seitdem hat sie über 20 Bücher geschrieben und zahlreiche Preise gewonnen. Jacotte de Lai, Piratin. Ich könnte keinen Mann lieben, der mir befehlen will. Ebenso wenig, wie ich einen Mann lieben könnte, der von mir Befehle entgegennimmt. 1640 bis 1660. Haiti. Vor vielen hundert Jahren lebte in Haiti ein Mädchen mit feuerroten Haaren. Ihr Name war Jacotte. Ihr Vater starb, als sie noch sehr jung war, und Jacotte musste für sich und ihren jüngeren Bruder sorgen. Sie beschloss, Piratin zu werden. Bald war sie die Anführerin einer Hundertschaft von Piraten und überfiel mit ihnen spanische Schiffe. Sie hatten sogar eine eigene Insel. Jacotte hatte viele Feinde. Zum einen die spanische Regierung, zum anderen rivalisierende Piraten. Um ihnen zu entkommen, täuschte sie ihren Tod vor und hielt sich eine Zeit lang versteckt. Unter neuem Namen und als Mann verkleidet, tauchte sie irgendwann wieder auf. Doch auf Dauer misslang das Täuschungsmanöver. Niemand sonst hatte so feuerrotes Haar. Das verriet sie. Bald fuhr sie wieder offen als Piratin zur See. Man gab ihr den Spitznamen »Die Rote Untote«. Jacotte hatte eine Freundin, die ebenfalls Piratin war. Anne Dieu le Veux. Anne war verheiratet und hatte zwei Kinder. Nachdem ihr Mann bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen war, übernahm Anne das Kommando auf dem Schiff und tat sich mit Jacotte zusammen. Die beiden gehörten zu den gefürchtetsten Piraten der Karibik. Sowohl Männer als auch Frauen auf anderen Piratenschiffen erzählten sich aufregende Geschichten von ihnen, während sie unter dem Sternenhimmel in ihren Hängematten lagen. Jane Austen, Schriftstellerin. Ach, es gibt doch nichts Behaglicheres als einen Tag zu Hause. Geboren 16. Dezember 1775, gestorben 18. Juli 1817, England. In einer ländlichen Gegend in England lebte einmal ein junges Mädchen, das Bücher über alles liebte. Am allerliebsten lag sie in der Bibliothek ihres Vaters auf dem Sofa und las. Sie konnte sich so sehr in ihre Lektüre vertiefen, dass sie auf die Menschen in den Geschichten einredete, so als könnten die sie hören und ihr antworten. Jane und ihre sieben Geschwister führten für ihre Eltern gern kleine Theaterstücke oder Charaden auf. Und schon als sehr junges Mädchen schrieb Jane witzige Geschichten, die sie ihrer Schwester Cassandra vorlas. Ihre Texte waren so wie sie selbst. Klug, voller Einfälle, geistreich und voll von bissigem Humor. Für Jane zählte jedes noch so kleine Detail. Wie sich ein Ehepaar zankte, wie ein Mann ging, wie Dienstmädchen untereinander sprachen. Alles erlaubte Rückschlüsse auf das Wesen der Menschen. Jane machte sich ständig Notizen, um sie später in ihren Romanen zu verwenden. Zu jener Zeit wurde von Mädchen erwartet, dass sie heirateten. Doch Jane zog es vor, unverheiratet zu bleiben. »Ach, Lizzie, heirate bloß keinen Mann, den du nicht liebst«, schrieb sie in einem ihrer Romane. Jane zählt längst zu den berühmtesten Autoren der englischen Literaturgeschichte. Noch heute kann man in dem kleinen Dorf das schöne Cottage besuchen, in dem sie so oft an ihrem Schreibtisch am Fenster saß und schrieb, mit Blick auf den Blumengarten. Jane Goodall, Primatenforscherin. Nur wenn wir verstehen, können wir uns kümmern. Nur wenn wir uns kümmern, können wir helfen. Nur wenn wir helfen, können wir das Leben retten. Geboren am 3. April 1934, England. In England lebte einmal ein Mädchen, das am allerliebsten Bücher las und auf Bäume kletterte. Ihr größter Wunsch war es, eines Tages in Afrika unter wilden Tieren zu leben. Als sie erwachsen war, tat sie genau das. 1960 flog sie ins heutige Tansania, um Schimpansen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Zunächst war es sehr schwer, nah genug an die Tiere heranzukommen, denn sobald sie die Forscherin entdeckten, flohen sie. Doch Jane kehrte jeden Tag zur selben Stunde zurück und irgendwann ließen die Schimpansen sie näher heran. Doch das reichte Jane nicht. Sie wollte das Vertrauen der Tiere gewinnen. Also erfand sie den Bananenclub. Bei jedem ihrer Besuche wollte sie mit den Schimpansen Bananen teilen. Damals wusste man noch sehr wenig über Primaten. Einige Wissenschaftler beobachteten sie von Weitem mit Ferngläsern, andere studierten gefangene Tiere in ihren Käfigen. Jane hingegen verbrachte Stunden mit den Schimpansen. Sie versuchte, mit ihnen zu sprechen, indem sie ihre Schreie und ihr Grunzen nachahmte. Sie kletterte auf Bäume und aß das Gleiche wie die Tiere. Sie entdeckte, dass Schimpansen Rituale haben und Werkzeuge benutzen und dass ihre Sprache mindestens 20 unterschiedliche Laute umfasst. Sie beobachtete auch, dass Schimpansen keine Vegetarier sind. Einmal pflegte sie einen verletzten Schimpansen, bis er wieder ganz gesund war. Als sie ihn wieder in die Freiheit entließ, drehte er sich noch einmal um und umarmte sie wie zum Dank und zum Abschied liebevoll. Jessica Watson, Seglerin. An den äußeren Bedingungen kannst du nichts ändern, nur an deiner Reaktion darauf. Geboren am 18. Mai 1993, Australien. Es war einmal ein wasserscheues Mädchen, das hieß Jessica. Eines Morgens im Sommer spielte Jessica mit ihrer Schwester und ihren Cousinen am Swimmingpool. Irgendwann stellten sich alle am Rand auf und fassten sich an den Händen, um gleichzeitig ins Wasser zu springen. Jessicas Mutter schaute vom Fenster aus zu, besorgt, wie es Jessica gehen mochte. Sie vermutete, sie würde sich im letzten Moment davor drücken. Doch zur großen Verwunderung ihrer Mutter sprang Jessica mit den anderen. Kreischend und lachend landeten die Kinder im Wasser. Von dem Tag an liebte Jessica das Wasser. Sie wurde Mitglied in einem Segelverein und beschloss, einmal um die Welt zu segeln, ohne Zwischenstopp. Sie strich ihr Boot in leuchtendem Pink und taufte es auf den Namen Ella's Pink Lady. Sie belud ihr Boot mit Wasser, großen Mengen haltbarer Milch und Proviant in Dosen. Mit nur 16 Jahren brach sie vom australischen Sydney auf, ganz allein. Sie erlebte wunderschöne Sonnenaufgänge, beobachtete Sternschnuppen am Himmel und Blauwale ganz in ihrer Nähe, aber sie kämpfte auch mit haushohen Wellen. 7 Monate später segelte sie wieder in den Hafen von Sydney, wo Tausende von Menschen sie begeistert willkommen hießen. Man hatte ihr einen ganz besonderen Teppich ausgerollt, in leuchtendem Pink, genau wie ihr Boot. Jill Tarter, Astronomin. Die Ideen von Wissenschaftlern leuchten in dunkle Ecken. Geboren am 16. Januar 1944, USA. Es war einmal ein Mädchen, das sich mit den Sternen anfreunden wollte. Das Mädchen hieß Jill. Wie kann es sein, dass wir in diesem riesigen Universum ganz allein sein sollen? Überlegte sie oft. Die Frage ließ sie nicht los. Und so wurde sie Astronomin und suchte nach Hinweisen auf außerirdisches Leben im All. Sie wurde Direktorin des SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, der wichtigsten Einrichtung für die wissenschaftliche Erforschung möglichen extraterrestrischen Lebens. Mithilfe von Radioteleskopen in aller Welt beobachtete sie viele Jahre lang Hunderte von Galaxien. Nacht für Nacht suchte sie nach Anzeichen für Zivilisationen auf entfernten Planeten. Auch heute noch weiß niemand, welche Kommunikationssysteme außerirdische Lebewesen nutzen könnten. Wir wissen nur, dass das Universum zu groß ist, als dass wir seine einzigen Bewohner sein sollten. Was Jill an ihrer Arbeit besonders schätzte, waren ihre einsamen Spaziergänge unter dem Sternenhimmel. Um Mitternacht begann meine Schicht. Auf meinem Weg in den Kontrollraum hatte ich Orion direkt über mir, wie einen alten Freund. Erinnert sie sich. Trotz intensiver Forschung konnte bisher kein wissenschaftlicher Nachweis für außerirdisches Leben erbracht werden. Doch Jill gibt die Hoffnung nicht auf. Es hat ja auch nie jemand behauptet, es gäbe keine Fische im Meer, nur weil ein Glas Wasser ohne Fische geschöpft wurde. Chingu, Kaiserin. Mit gezückten Waffen werden wir den Wellen trotzen. Unsere Flotte ist bereit, von jenem Land voller Schätze Besitz zu ergreifen. Geboren circa 169. Gestorben 269. Japan. Vor vielen hundert Jahren lebte der Legende nach in Japan eine Kaiserin, die gerade ein Kind erwartete, als ihr Mann, der Kaiser, einer Gruppe von Aufständischen den Krieg erklärte. Chingu war damit nicht einverstanden. Sie berichtete ihrem Mann von einer Vision, die sie im Traum gehabt hatte. Japan sollte seine Armee lieber dazu nutzen, um in Korea einzumarschieren, einem Land voller Dinge von blendender Schönheit. Doch der Kaiser hörte nicht auf seine Frau. Er verlor den Kampf gegen die Rebellen und kam dabei ums Leben. Chingu hielt den Tod des Kaisers geheim. Trotz ihrer Schwangerschaft verkleidete sie sich als Mann und schlug den Aufstand nieder. Dann führte sie die japanische Armee über die japanische See nach Korea und besetzte das Land, so wie sie es geträumt hatte. Chingu hatte nicht nur visionäre Träume. Man sprach ihr auch Zauberkräfte zu. Mit Hilfe zweier spezieller Edelsteine, die sie in ihrer Schmuckschatulle aufbewahrte, könne sie sogar die Gezeiten lenken, hieß es. Mit ihrem Sohn, Ojin, war sie angeblich volle 3 Jahre schwanger, sodass sie Korea besetzen und zurückkehren konnte, bevor ihr Kind zur Welt kam. Vermutlich jedoch war Chingu einfach außerordentlich begabt und hartnäckig. Chingu war eine Kriegsheldin und scheute sich nicht, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. »Falls diese Expedition Erfolg hat, verdanken wir das Ihnen, meine Herren Minister. Falls nicht, liegt die Schuld allein bei mir.« Die Expedition war erfolgreich und Chingu regierte den Überlieferungen zufolge mehr als 70 Jahre lang. Joan Jett, Rockmusikerin. Meine Gitarre ist kein Gegenstand. Sie ist ein verlängerter Teil von mir. Ich bin meine Gitarre. geboren am 22. September 1958, USA. Joan liebte Rock'n'Roll. Mit 13 bekam sie zu Weihnachten eine Gitarre. Sie war begeistert, doch etwas fehlte ihr. Allein zu spielen machte zwar Spaß, aber um ein Rockstar zu werden, brauchte sie eine Band. Ein Jahr später hatte sie ihre Musikerinnen zusammen. Sandy, Schlagzeug, Cherry, Gesang, Jackie, Bass und Lita, Rhythmusgitarre. Joan selbst spielte Rhythmusgitarre und sang. Zusammen nannten sie sich The Runaways. Sie waren 15, laut und stolz. Joan trug bei ihren Auftritten immer einen roten Leder-Overall, Cherry häufig nichts als ihre Unterwäsche. »Ihr seid zu jung«, hieß es. »Na und?«, brüllten die fünf. »Ihr seid zu laut.« Die Runaways spielten nur noch lauter. »Mädchen können keine Punkrocker sein.« »Ach nein? Guckt uns doch an!« Gleich eines ihrer ersten Stücke, »Cherry Bomb«, wurde ein Hit. Das zweite Album, »Queens of Noise«, wurde eine Sensation in Japan. Andererseits war es nicht einfach. In den USA tourte die Band nachts in einem klapprigen Bus von Stadt zu Stadt, von Auftritt zu Auftritt. Manchmal schrie das Publikum sie nieder oder warf Gegenstände nach ihnen. Doch die Runaways kümmerte das nicht. Sie lebten für ihre Musik. Durch sie fühlten sie sich lebendig. Julia Child, Kochbuchautorin. Eine Party ohne Kuchen ist nur ein Zusammentreffen. Geboren am 15. August 1912. Gestorben am 13. August 2004, USA. Mit ihren 1,88 war Julia Child schon als junges Mädchen ungewöhnlich groß. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wollte sie in die Armee eintreten, wurde aber wegen ihrer Größe abgelehnt. Auch die Marine nahm sie nicht. So ging sie zum Geheimdienst. Schon ihre erste Mission war höchst brisant. Überall im Meer waren Unterwasserbomben platziert, die sich gegen deutsche U-Boote richteten. Das Problem war nur, dass diese Bomben oft von Haien ausgelöst wurden, die zu nah vorbeischwammen. Die anderen Agenten des Geheimdienstes waren ratlos. Doch Julia hatte eine Idee. Sie begann zu kochen. Indem sie lauter eklige Zutaten zusammenrührte, backte sie Kuchen, die wie tote Haie rochen, wenn man sie ins Wasser gab. Darauf reagierten Haie, indem sie sofort das Weite suchten. Es funktionierte ähnlich wie stark riechende Insektenschutzmittel, die Mücken vertreiben. Nach dem Krieg zog Julia mit ihrem Mann nach Frankreich, wo er eine neue Stelle antrat. Als Julia die französische Küche kennenlernte, war es um sie geschehen. Nie hätte sie geglaubt, dass Essen so köstlich sein konnte. Die Zeit der Haie vertreibenden Kuchen war für sie vorbei. Sie bewarb sich an der besten französischen Kochschule Le Cordon Bleu und lernte dort von den größten französischen Chefköchen. Julia wurde eine weltweit anerkannte Expertin für die französische Küche. Ihr Kochbuch Mastering the Art of French Cooking wurde ein Bestseller und sie hatte sogar Kochshows im Fernsehen. »Bon Appetit«, sagte sie. Es sei denn, sie sind ein Hai. Kate Shepard, Frauenrechtlerin. Glaubt nicht, dass eure Stimme nicht viel bewirkt. Auch der Regen, der auf den ausgetrockneten Boden fällt, besteht aus lauter einzelnen Tropfen. Geboren 10. März 1847, gestorben 13. Juli 1934. Neuseeland. Es gab einmal eine Zeit, da glaubten Männer, Frauen seien nur dazu da, ihnen zu dienen. Frauen sollten kochen, putzen und die Kinder hüten. Alles andere musste sie nicht kümmern. Frauen sollten sich weiblich kleiden, was bedeutete lange Kleider über eng geschnürten Korsetts. Dass Frauen sich in solcher Kleidung kaum frei bewegen oder auch nur atmen konnten, spielte keine Rolle. Hauptsache, sie sahen hübsch aus. Einen Beruf auszuüben war undenkbar. Sport zu treiben war undenkbar und ein Land zu regieren erst recht. Frauen durften noch nicht einmal wählen. Doch Kate fand, Frauen sollten dieselben Freiheiten genießen wie Männer. Die Freiheit, laut zu sagen, was sie dachten. Die Freiheit zu wählen. Die Freiheit, bequeme Kleidung zu tragen. Eines Tages stand sie auf und erklärte, Frauen sollten das Wahlrecht bekommen und sie sollten keine Korsetts mehr tragen. Viele Menschen waren schockiert und empört, aber andere fühlten sich von Kates radikalen neuen Ideen inspiriert. Im Laufe von 5 Jahren, 1888 bis 93, starteten Kate und ihre Mitstreiterinnen 5 Unterschriftenaktionen in Neuseeland. Für die letzte Petition erhielten sie über 30.000 Unterschriften, was bedeutete, dass jede dritte Frau über 21 unterschrieben hatte. Viele Bögen Papier wurden zu einer langen Reihe aneinander geklebt. Die brachten sie ins Parlamentsgebäude und rollten sie am Boden aus wie einen langen Teppich. Es war die längste Petition, die es je gegeben hatte. Die Parlamentsabgeordneten waren beeindruckt und Neuseeland wurde das erste Land der Welt, in dem Frauen das Wahlrecht erhielten. Katharina die Große, Zarin. Ich gehöre zu denen, die immer nach dem Warum fragen. 2. Mai 1729 bis 17. November 1796. Russland. Es war einmal eine Königin, die ihren Mann nicht leiden konnte. Sie hieß Katharina und war mit 16 Jahren mit dem zukünftigen Zaren Peter von Russland verheiratet worden. Das russische Volk fand ihn hochmütig und böse, und Katharina war überzeugt, dass sie eine bessere Herrscherin wäre. Doch um ihr Ziel zu erreichen, musste sie zuerst eine Möglichkeit finden, ihren Mann abzusetzen. 6 Monate, nachdem Peter der Dritte Zar geworden war, ging er ohne Katharina auf Reisen. Das war ihre Chance. Sie hielt eine zündende Rede vor den kaiserlichen Regimentern, um sie auf ihre Seite zu bringen. Die Soldaten gelobten ihr Treue und ein Priester erklärte Katharina zur neuen Herrscherin von Russland. Katharina ließ eine prachtvolle Krone für sich anfertigen, an der 2 Monate gearbeitet wurde. Die Krone bestand aus Gold und Silber und war mit 4.936 Diamanten, 75 Perlen und einem großen Rubin besetzt. Katharina gewann zahlreiche Kriege und schlug etliche Aufstände nieder. Unter ihrer Herrschaft dehnte sich das russische Reich aus. Viele neideten dieser mächtigen Frau ihre Erfolge. Zu ihren Lebzeiten sprach man abfällig über sie. Als sie starb, wurde sie allerdings in einer prachtvollen goldenen Grabstätte in der Peter- und Paul-Kathedrale in St. Petersburg bestattet. Kleopatra, Pharaonen. Niemand wird über mich triumphieren. Geboren 69 vor Christi, gestorben 12. August 30 vor Christi, Ägypten. Als im alten Ägypten ein Pharao starb, hinterließ er sein Königreich seinem 10-jährigen Sohn Ptolemaios dem 13. und seiner 18-jährigen Tochter Kleopatra. Doch die Ansichten der beiden darüber, wie sie das Land regieren sollten, waren so unterschiedlich, dass Kleopatra schon bald aus dem Palast vertrieben wurde und ein Krieg im Land ausbrach. Julius Caesar, der Kaiser von Rom, reiste nach Ägypten, um zwischen Ptolemaios und Kleopatra zu vermitteln. »Wenn ich Caesar doch nur vor meinem Bruder sprechen könnte«, überlegte Kleopatra, »dann könnte ich ihn bestimmt überzeugen, dass ich die bessere Herrscherin wäre.« Doch Kleopatra war aus dem Palast verbannt und die Wachen würden ihr den Zutritt verwehren. Also bat Kleopatra ihre Diener, sie in einen Teppich zu rollen und so in Caesars Gemächer zu bringen. Caesar war beeindruckt von ihrem Wagemut und sorgte dafür, dass sie wieder Pharaonin wurde. Caesar und Kleopatra wurden ein Paar und bekamen einen Sohn. Kleopatra folgte ihrem Mann nach Rom, doch als Caesar ermordet wurde, kehrte sie nach Ägypten zurück. Der neue römische Herrscher Mark Anton hatte viel über diese starke ägyptische Königin gehört und wollte sie kennenlernen. Dieses Mal kam sie in einer goldenen Barke, geschmückt mit Juwelen und Seide. Zwischen Marc Anton und Kleopatra war es Liebe auf den ersten Blick. Bald waren sie unzertrennlich. Sie bekamen 3 Kinder und liebten einander bis an ihr Lebensende. Als Kleopatra starb, endete die Dynastie. Nach ihr gab es keine Pharaonen auf dem Thron des alten Ägypten. Lakshmi Bai, Königin und Kriegerin. Angriff. Geboren am 19. November 1828, gestorben am 18. Juni 1858. Indien. Vor langer Zeit lebte im indischen Bundesstaat Jhansi ein Mädchen, das eine begeisterte Kämpferin war. Sie erlernte Selbstverteidigung, Bogenschießen und Schwertkampf, übte sich im Gewichtheben und Ringen und war eine großartige Reiterin. Zusammen mit anderen jungen Frauen, die ebenso wie sie in verschiedenen Kampftechniken ausgebildet waren, bildete sie eine Privatarmee. Lakshmi Bai heiratete Gangata Rao, den Maharaja von Jhansi, und wurde Königin, auf Sanskrit Rani. Lakshmi Bai und Gandahar bekamen einen Sohn, der jedoch nach nur wenigen Monaten starb. Der Maharaja konnte die Trauer um seinen Sohn nicht verwinden und starb bald darauf selbst. Lakshmi Bai folgte ihm auf den Thron. Zu jener Zeit übte Großbritannien große Macht über Indien aus und wollte auch Jhansi unterwerfen. Die Briten nutzten den Tod von Vater und Sohn, um Lakshmi Bai abzusetzen. Zunächst versuchte Rani Lakshmi Bai vor Gericht dagegen vorzugehen, doch ihre Klage wurde abgewiesen. So versammelte Lakshmi Bai eine Armee aus 20.000 Kämpferinnen und Kämpfern. In einer erbitterten Schlacht erlitt Lakshmi Bais Armee eine Niederlage, doch sie gab nicht auf. Sie floh aus der Stadt, indem sie auf ihrem Pferd eine steile Mauer hinunterritt. Im Osten des Landes schlossen sich ihr weitere Aufständische an, darunter auch viele Frauen. Zu Pferd und als Mann verkleidet, führte Rani Lakshmi Bai ihre Truppen erneut in die Schlacht, doch sie fiel im Kampf. Einer der britischen Generäle erinnerte sich an Rani als die gefährlichste unter den Rebellenanführern. Lella Lombardi, Rennfahrerin. Autorennen fahren ist besser als sich verlieben. Geboren am 26. März 1941, gestorben am 3. März 1992, Italien. Es war einmal ein junges Mädchen, das wollte immer mit, wenn der Vater mit seinem Lieferwagen Fleisch ausfuhr. Sie setzte sich hinters Steuer und der Vater stoppte die Zeit, die sie für jede Strecke brauchte. Sie hieß Maria Grazia, doch alle nannten sie nur Lella. Lella war eine so kühne Fahrerin, dass sie mit jeder Auslieferung einen neuen Rekord aufstellte. In der ganzen Stadt kannte man den Lieferwagen der Lombardi, der mit rasender Geschwindigkeit die hügeligen Straßen hinunterfuhr, während auf der Ladefläche die Salamiwürste auf- und abhüpften. Mit 18 kaufte sie sich von ihrem Ersparten einen gebrauchten Rennwagen und nahm erstmals an professionellen Autorennen teil. Als ihre Eltern in der Zeitung lasen, dass Lella das Formel 850-Rennen gewonnen hatte, waren sie nicht überrascht. Lella war es egal, dass sie bei solchen Rennen die einzige Frau war. Sie fuhr immer schneller, um irgendwann an einem Formel-1-Rennen teilnehmen zu können. Der erste Versuch war ein Reinfall. Lella qualifizierte sich nicht einmal. Doch schon im folgenden Jahr hatte sie einen guten Manager, einen Sponsor und ein tolles weißes Auto mit italienischer Fahne. Im spanischen Grand Prix wurde sie Sechste und damit die erste Frau, die je in einem Formel-1-Rennen Punkte holte. Trotz ihres Erfolgs entschied ihr Team, lieber einen Mann ins Rennen zu schicken. Lella musste einsehen, dass die Formel 1 noch nicht so weit war, Frauen zu akzeptieren. Doch Lella fuhr immer weiter. Ihr Formel-1-Rekord wurde bis heute von keiner Frau eingestellt. Lawson, Kriegerin. In dieser Welt hat das Unsichtbare Macht. Ungefähr 1840 bis 1886. USA. Es war einmal ein junges Mädchen, das wollte Kriegerin werden. Sie hieß Lawson und gehörte einem der Apachenvölker an, amerikanischen Ureinwohnern, die ursprünglich in dem Gebiet umherzogen, aus dem heute die US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico und Texas bestehen. Als Lawson noch ein Kind war, griff die Armee der Vereinigten Staaten die Apachen an, um ihr Land zu besetzen. Lawson sah viele ihrer Freunde und Verwandten in den Kämpfen sterben und gelobte, sie werde ihr Leben der Verteidigung ihres Stammes und ihres Volkes widmen. »Ich will nicht die Arbeiten der Frauen erlernen und ich will auch nicht heiraten«, erklärte sie ihrem Bruder Victorio. »Ich will Kriegerin werden.« Victorio war der Anführer ihres Stammes. Von ihm lernte Lawson kämpfen und jagen. Auf dem Schlachtfeld wollte er sie immer an seiner Seite haben. »Lawson ist meine rechte Hand«, sagte er oft. »Stark wie ein Mann, mutiger als die meisten und eine kluge Strategin. Lawson ist wie ein Schutzschild für ihr Volk.« Lawsons Mut und Stärke wurden legendär. Viele Menschen glaubten, sie habe übernatürliche Kräfte, die es ihr erlaubten, die nächsten Schritte ihrer Feinde vorherzusehen. Sie wurde Heilerin und die geistige Führerin ihres Stammes. Nach dem Tod ihres Bruders tat Lawson sich mit dem berühmten Apachenhäuptling Geronimo zusammen. Sie gehörten zu den letzten freien Apachen, bis schließlich auch sie in Gefangenschaft gerieten und vertrieben wurden. Doch die Erinnerung an sie ist noch immer lebendig in den Herzen aller Menschen, die für die Freiheit kämpfen. May C. Jamison, Astronautin und Ärztin. Ich wusste immer, dass ich irgendwann ins All fliegen würde. Geboren am 17. Oktober 1956, USA. Es war einmal ein wissbegieriges Mädchen namens May, das konnte sich nicht entscheiden, was es einmal werden sollte, wenn es groß war. Wenn sie Kleider für ihre Puppen nähte, wollte sie Modeschöpferin werden. Wenn sie ein Buch über Raumfahrt las, wollte sie Astronautin werden. Wenn sie ein kaputtes Spielzeug reparierte, gefiel ihr der Beruf der Ingenieurin am besten. Und wenn sie ins Ballett ging, wünschte sie sich, Tänzerin zu werden. Für May war die Welt so etwas wie ein großes Labor und ständig fielen ihr neue Experimente ein. Schließlich wurde sie Chemieingenieurin und studierte außerdem Afroamerikanistik und Medizin. Sie lernte Russisch, Swahili und Japanisch. Sie wurde Ärztin und arbeitete für Hilfsorganisationen in Kambodscha und Sierra Leone. Schließlich bewarb sie sich mit Erfolg als Astronautin bei der NASA. Nach einem Jahr Training flog sie an Bord des Space Shuttle ins All. Ihre Aufgabe war es, die übrigen Teilnehmer der Mission zu untersuchen. Da sie auch Ärztin war, machte sie Experimente zur Schwerelosigkeit und Bewegungskrankheit, der sogenannten Kinetose. Denn auf dem Kopf durchs All zu fliegen, kann ernste gesundheitliche Probleme bereiten. Der Flug machte ihr große Freude, doch als May zurück auf der Erde war, wurde ihr klar, was sie eigentlich im Leben wollte. Sie wollte sich für eine Verbesserung des Gesundheitswesens in Afrika engagieren. Also verließ sie die NASA und gründete eine Firma, die zu genau diesem Zweck Satelliten einsetzt. May Jamison war die erste Afroamerikanerin im All. Malala Yousafzai, Aktivistin. Wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine einzige Stimme mächtig sein. Geboren 12. Juli 1997, Pakistan. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Malala, und ging begeistert zur Schule. Sie lebte in einem friedlichen Tal in Pakistan. Eines Tages wurde das Tal von Bewaffneten überfallen. Sie nannten sich Taliban und rissen die Macht in der Region an sich. Mit Waffengewalt terrorisierten sie die Menschen. Sie wollten Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Und auch wenn viele Eltern anderer Meinung waren, hielten sie es für sicherer, ihre Töchter im Haus zu behalten. Malala liebte den Unterricht, fand das Verbot ungerecht und ging weiter zur Schule. Sie schrieb darüber in einem Blog im Internet. Eines Tages wurde sie im Fernsehen interviewt und sagte: "Für Frauen bedeutet Bildung Teilhabe an Macht. Doch die Taliban wollen keine mächtigen Frauen. Deshalb schließen sie unsere Schulen." Wenige Tage später fuhr Malala wie immer mit dem Bus zur Schule. Plötzlich stoppten zwei Taliban den Schulbus und brüllten: "Wer von euch ist Malala?" Als Malalas Freundinnen sie ansahen, zielten die Männer mit ihren Gewehren auf sie und trafen Malala am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und überlebte, trotz ihrer schweren Verletzungen. Tausende Kinder aus aller Welt schickten ihr Genesungswünsche und Malala wurde schneller wieder gesund, als irgendwer für möglich gehalten hatte. Sie glaubten, die Gewehrkugeln würden uns zum Schweigen bringen, doch da täuschten sie sich. Unsere Bücher und unsere Stifte sind unsere stärksten Waffen. Ein Kind, eine Lehrerin, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. 2010 erhielt Malala den Friedensnobelpreis als jüngster Mensch in der Geschichte des Preises. Manal Asharif, Frauenrechtlerin. Fragt nicht, wann das Verbot aufgehoben wird. Geht raus und fahrt einfach los. Geboren am 25. April 1979, Saudi-Arabien. Es war einmal ein Mädchen, das wollte unbedingt Auto fahren. Sie lebte in Saudi-Arabien, wo es Frauen aus religiösen Gründen verboten ist, selbst Auto zu fahren. Eines Tages beschloss Manal, gegen diese Regel zu verstoßen. Sie lieh sich das Auto ihres Bruders und fuhr damit durch die Stadt. Auf YouTube postete sie ein Video, das eine Freundin von ihr am Steuer gedreht hatte, damit möglichst viele Frauen sie sehen konnten. So wollte sie ihnen Mut machen, es ihr nachzutun. Wenn Männer fahren können, warum dann nicht auch Frauen? Eine schlichte Frage. Doch den Religionswächtern gefiel sie gar nicht. Wo kämen wir hin, wenn auch andere Frauen Auto fahren wollten? Wie sollen wir sie dann noch kontrollieren? Wenige Tage später wurde Manal festgenommen und kam für mehrere Tage ins Gefängnis. Sie wurde erst wieder freigelassen, nachdem sie versprochen hatte, nie wieder Auto zu fahren. Doch in der Zwischenzeit hatten Hunderttausende von Menschen das Video angeschaut und wenige Wochen später lenkten Hunderte mutiger saudischer Frauen Autos auf den Straßen ihrer Städte, gegen den Willen der Religionsbehörden. Manal wurde wieder festgenommen, doch sie ließ sich nicht zum Schweigen bringen, sondern ermutigte Frauen weiter, Auto zu fahren und für ihre Rechte zu kämpfen. Margaret Hamilton, Informatikerin. Ich war an allen bemannten Apollo-Missionen beteiligt. Geboren 17. August 1936, USA. Es war einmal eine junge Frau, die half mit, einen Mann auf den Mond zu bringen. Die junge Frau hieß Margaret und sie war Computerexpertin. Mit nur 24 Jahren arbeitete sie für die NASA, die US-amerikanische Raumfahrtbehörde. Eigentlich hatte sie die Stelle nur angenommen, um Geld für sich, ihren studierenden Mann und ihre kleine Tochter zu verdienen. Sie konnte nicht ahnen, dass sie schon bald an der Spitze einer wissenschaftlichen Revolution stehen würde, die die Welt verändern sollte. Als studierte Ingenieurin leitete sie die Abteilung, in der die Flugsoftware für die Steuerung der Apollo-Landekapsel programmiert wurde. Abends und am Wochenende nahm Margaret ihre Tochter mit zur Arbeit. Während die Kleine schlief, programmierte die Mutter Software für das Kommandomodul des Computers im Apollo-Raumschiff. Am 20. Juli 1969, wenige Minuten bevor Apollo 11 auf der Mondoberfläche landen sollte, gab der Computer eine Fehlermeldung nach der anderen ab. Die gesamte Mission war in Gefahr. Glücklicherweise hatte Margaret den Rechner so programmiert, dass er sich im Notfall auf seine wichtigste Aufgabe konzentrierte und alle anderen Aufgaben unterbrechen konnte. Statt die Mission im letzten Moment scheitern zu lassen, landete Apollo 11 sicher auf dem Mond. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. So wurde die Landung von Apollo 11 in der Welt gefeiert. Doch all das wäre nicht möglich gewesen ohne die großartigen Programmierkenntnisse und den kühlen Kopf einer Frau, Margaret Hamilton. Margaret Thatcher, Premierministerin. Manchen Kampf muss man mehr als einmal kämpfen, bis man gewinnt. 13. Oktober 1925 bis 8. April 2013, England. Es war einmal ein Mädchen, das lebte in England und gab nichts darauf, was andere von ihm dachten. Sie tat immer, was sie für richtig hielt. Manche Menschen mochten sie wegen ihrer direkten Art, andere fanden sie unhöflich. Doch Margaret zuckte nur mit den Schultern und ging ihrer Wege. Sie studierte Chemie und arbeitete als Wissenschaftlerin, doch ihre wahre Leidenschaft galt der Politik. Sie wollte sich ins britische Parlament wählen lassen, scheiterte jedoch beim ersten wie beim zweiten Versuch. Doch sie gehörte nicht zu denen, die aufgeben. Sie kehrte an die Universität zurück und studierte Jura. Sie heiratete und bekam Zwillinge. Bei den nächsten Wahlen wurde sie nicht einmal aufgestellt, weil ihre männlichen Parteikollegen eine junge Mutter ungeeignet für ein Abgeordnetenmandat fanden. Doch Jahre später wurde Margarets Traum doch noch wahr und sie wurde ins Parlament gewählt. Ihre Arbeit war so erfolgreich, dass sie schließlich Vorsitzende der konservativen Partei und Premierministerin wurde. Die erste Premierministerin in der Geschichte Englands. Als sie entschied, dass die kostenlose Schulmilch für britische Kinder gestrichen werden sollte, brachte sie viele Menschen gegen sich auf. Als sie den Krieg gegen Argentinien um die Falklandinseln gewann, bewunderten viele sie für ihre Stärke und Entschlusskraft. Margaret war ausgesprochen praktisch veranlagt und arbeitete stets hart. Es kam vor, dass man sie zu Entscheidungen drängen wollte, mit denen sie nicht einverstanden war, doch Margaret gab niemals nach. Daher wurde sie in aller Welt als die Eiserne Lady bekannt. Margarita Hack, Astrophysikerin. Die Sterne unterscheiden sich nicht sehr von uns Menschen. Sie werden geboren, sie werden alt, sie sterben. Geboren am 12. Juni 1922, gestorben am 29. Juni 2013. Italien. In Florenz, in der Via delle 100 Stelle, Straße der 100 Sterne, wurde einmal ein kleines Mädchen geboren. Sein Name war Margarita. Und sie sollte einmal eine großartige Astrophysikerin werden. Also eine Wissenschaftlerin, die sich mit den Eigenschaften von Sternen und Planeten befasst. Im Laufe ihres Physikstudiums interessierte sie sich immer mehr für die Sterne. Wir sind ein Teil der Evolution des Universums, sagte sie einmal. Vom Kalzium in unseren Knochen bis zum Eisen in unserem Blut bestehen wir alle aus Elementen, die im Herzen der Sterne entstanden sind. Wir sind tatsächlich Kinder der Sterne. Am liebsten arbeitete Margarita im Arcetri-Observatorium. Auf einem Berg oberhalb von Florenz beobachtete sie die Sterne durch ein riesiges Teleskop und stellte sich immer neue Fragen. Wie entstehen Galaxien? Wie weit sind die Sterne voneinander entfernt? Was können wir vom Licht der Sterne lernen? Margarita reiste um die Welt, hielt Vorlesungen und inspirierte zahlreiche andere Menschen zum Studium der Sterne. Schließlich wurde sie als erste Frau Direktorin einer astronomischen Sternwarte. Einige ihrer besten Freunde seien Sterne, sagte Margarita. Sie hatten Namen wie Eta Bo, Tauri, Zeta Herr, Omega Tau oder 55 Sun Yi. Sogar ein Asteroid wurde nach Margarita benannt. Wissenschaftlerin zu sein bedeutete für Margarita, auf der Grundlage von Fakten, Beobachtungen und Experimenten Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen und stets leidenschaftlich auf das Geheimnis des Lebens neugierig zu bleiben. Maria Callas, Opernsängerin. Um das Beste zu erreichen, werde ich immer so schwierig wie nötig sein. Geboren 2. Dezember 1923, gestorben 16. September 1977. Griechenland. Maria war ein dickliches Mädchen ohne Freunde. Sie war überzeugt, dass ihre Schwester der Liebling der Mutter war. Sie war schlanker, hübscher, beliebter. Irgendwann erkannte Marias Mutter, dass ihre kleine Tochter eine erstaunliche Stimme hatte, und sie ermunterte das Mädchen, öffentlich aufzutreten, um die Familie finanziell zu unterstützen. Sie versuchte auch, Maria am Konservatorium in Athen anzumelden. Doch da Maria nie eine Gesangsausbildung gehabt hatte, wurde sie abgelehnt. Schließlich fand die Mutter eine Privatlehrerin für die Tochter. Als Maria ihr zum ersten Mal vorsang, war die Lehrerin sprachlos. Nie zuvor hatte sie eine so großartige Stimme gehört. Innerhalb weniger Monate eignete sich Maria auch die schwierigsten Arien an. Vor allem jedoch ging ihr Gesang direkt ins Herz. Als Maria sich ein zweites Mal am Konservatorium bewarb, wurde sie aufgenommen. 1951 debütierte sie auf der Bühne des berühmtesten Opernhauses der Welt, der Scala in Mailand. Das Publikum lauschte ergriffen jedem Wort, jedem Ton. Marias Stimme trug sie davon an einen Ort voller Leidenschaften, voller Zorn, Freude, Liebe. Als Maria endete, sprangen die Menschen auf, jubelten, applaudierten und bedeckten die Bühne mit Rosen. Maria wurde die berühmteste Sopranistin aller Zeiten und weltbekannt als La Divina, die Göttliche. Maria Montessori, Ärztin und Pädagogin. Hilf mir, es selbst zu tun. Geboren am 31. August 1870, gestorben am 6. Mai 1952. Italien. In Italien lebte einmal eine Frau mit Namen Maria. Sie war Ärztin und Lehrerin und arbeitete mit behinderten Kindern. Anstatt nach althergebrachten Methoden zu unterrichten, beobachtete Maria die Kinder beim Lernen. In ihrer Schule mussten die Kinder keinen Anweisungen folgen. Sie durften sich frei bewegen und sich selbst Aufgaben suchen, die ihnen am meisten Spaß machten. Marias innovative Methoden waren bei Kindern mit Behinderung sehr erfolgreich. Und so beschloss Maria eines Tages, eine Schule für Kinder aus sozial schwachen Kreisen zu eröffnen und dort dieselben Methoden anzuwenden. Casa dei Bambini, Kinderhaus, nannte sie ihre Schule. Für ihre Schule entwarf Maria Möbel in kindgerechten Größen. Leichte, niedrige Stühle, die die Kinder mühelos herumtragen konnten. Und Regale, die in Reichweite der Kinder angebracht waren, damit diese sich ohne Hilfe von Erwachsenen Material nehmen konnten. Maria entwarf auch Spielzeug, das Kinder dazu anregte, die Welt eigenständig und auf ganz praktische Weise zu erforschen. Im Kinderhaus lernten sie, ihre Kleidung selbst auf- und zuzuknöpfen, ganz allein einen Tisch zu decken oder ein Glas Wasser zu tragen, ohne den Inhalt zu verschütten. Man solle Kindern Unabhängigkeit vermitteln, forderte sie. Wenn sie sich selbst anziehen und sich die Schuhe zubinden können, werden sie das Glück spüren, das von der Unabhängigkeit kommt. Heute wird in Tausenden von Schulen nach der Montessori-Methode unterrichtet. In aller Welt werden Kinder auf diesem Weg stark und frei. Maria Reiche, Archäologin. Als ich das erste Mal mit dem Schiff nach Peru kam, da fuhr das Schiff unter vier hintereinander liegenden Regenbogen hindurch. geboren am 15. Mai 1903, gestorben am 8. Juni 1998, Deutschland. Mitten in der peruanischen Wüste lebte einst eine abenteuerlustige deutsche Mathematikerin namens Maria Reiche. Im harten Wüstengestein befanden sich auf großer Fläche Hunderte von Linien und Zeichnungen. Niemand wusste, was sie bedeuten sollten, warum sie da waren oder auch nur, wie alt sie waren. Diese geheimnisvollen Linien, Nazca-Linien genannt, wurden Marias Leidenschaft. Aus Flugzeugen und Hubschraubern heraus vermaß sie die Linien, und wenn es keine Möglichkeit gab, zu fliegen, stieg sie auf die höchste Leiter, um sie von oben zu sehen. Manchmal waren die Linien so von Staub zugeweht, dass Maria sie zuerst mit einem Besen freilegen musste. Bei ihrer Arbeit entdeckte sie etwas Unglaubliches. Die Linien waren nicht einfach kreuz und quer in den Boden geritzt worden, sondern stellten Zeichnungen von riesigem Ausmaß dar, angefertigt von Menschen, die vor Tausenden von Jahren in dieser Wüste lebten. Ein Kolibri, Blumen, eine gewaltige Spinne, verschränkte Hände, unterschiedliche geometrische Formen. Wie konnten Menschen in jener weit zurückliegenden Vorzeit Zeichnungen anfertigen, die nur aus so großer Höhe zu erkennen waren? Was hatten sie zu bedeuten? Maria war entschlossen, das Rätsel zu lösen. Im Laufe der Zeit entdeckte sie, dass viele Linien mit den Sternbildern am Himmel übereinstimmten. »Sie sind eine riesige Himmelskarte!« Als Maria von Deutschland nach Peru zog, hatte sie nicht geplant, nach geheimnisvollen Zeichnungen zu suchen. Doch als sie sie einmal gesehen hatte, wusste sie, dass sie den Rest ihres Lebens mit ihnen verbringen würde. So wurde sie bekannt als die Lady der Linien. Maria Sibylla Merian, Naturforscherin und Malerin. Ich habe mich von Jugend an mit der Erforschung der Insekten beschäftigt. Geboren 2. April 1647, gestorben 13. Januar 1717, Deutschland. Schon als kleines Kind war Maria Sibylla kunstbegeistert. Jeden Tag pflückte sie Blumen, um sie zu malen. Manchmal fand sie Raupen auf den Stängeln, dann hielt sie Tag für Tag mit dem Pinsel fest, wie sie sich in wunderschöne Schmetterlinge verwandelten. Zu jener Zeit glaubte man noch, dass Schmetterlinge auf magische Weise aus faulendem Schlamm entstanden. Maria Sibylla wusste es besser, doch niemand glaubte ihr. Im Laufe der Jahre entwickelte Maria Sibylla sich zu einer großen Aquarellkünstlerin. Sie schrieb auch ein Buch über ihre Entdeckungen. Doch damals nahmen Wissenschaftler nur ernst, was in lateinischer Sprache verfasst war. Maria Sibylla schrieb aber auf Deutsch. Als Maria Sibylla später mit ihrer Tochter nach Amsterdam zog, sah sie dort Schaukästen voll exotischer Insekten aus Südamerika. »Ich müsste diese Insekten in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und ein Buch darüber schreiben. Das fände bestimmt Beachtung«, dachte Maria. Sie verkaufte ihre Bilder und schiffte sich mit ihrer Tochter nach Südamerika ein. In den Regenwäldern von Suriname stieg sie auf hohe Bäume, um auch weit oben noch Insekten zu beobachten. Nach ihrer Rückkehr schrieb sie wieder ein Buch, dieses Mal auf Latein, und es wurde ein großer Erfolg. Endlich verbreitete sich die Erkenntnis, dass Motten und Schmetterlinge sich aus Raupen entwickeln. Diesen Vorgang nennt man Metamorphose, nach dem griechischen Ausdruck für Umwandlung. Inzwischen weiß man, dass viele Tiere so eine Metamorphose durchlaufen. Frösche, Motten, Käfer, Krabben. Und diese Erkenntnis beruht auf den Arbeiten von Maria Sibylla Merian. Marie Curie, Physikerin. Im Leben muss man nichts fürchten. Man kann alles begreifen. Geboren 7. November 1867, gestorben 4. Juli 1934, Polen. In Polen gab es einmal eine geheime Universität, genannt Fliegende Universität. Die damalige Regierung hatte sehr strikte Vorstellungen davon, was die Bürger des Landes lernen durften und was nicht. Mädchen durften überhaupt keine höheren Bildungseinrichtungen besuchen. Marie und ihre Schwester besuchten die Veranstaltung der Fliegenden Universität. Doch sie waren dieses Versteckspiel leid. Als sie hörten, dass an der Pariser Sorbonne auch Frauen studieren konnten, beschlossen sie, nach Frankreich zu ziehen. Marie war fasziniert von Metallen und Magneten. Sie entdeckte, dass einige Mineralien radioaktiv waren. Sie sandten eine starke Strahlung aus und leuchteten im Dunkeln. Um die Eigenschaften dieser Mineralien zu erkunden, setzte Marie sie in Brand, schmolz sie ein und filterte sie. Sie blieb die ganze Nacht auf, um sie leuchten zu sehen. Strahlung wird zur Behandlung vieler Krankheiten genutzt, doch sie ist gleichzeitig sehr gefährlich. Auch Marie erkrankte schwer. Selbst nach all diesen Jahren sind ihre Notizbücher und die Instrumente noch immer radioaktiv, und wer sie betrachten will, muss Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Maries Ehemann, Pierre Curie, war so fasziniert von den Forschungen seiner Frau, dass er seine Arbeiten zu Kristallen aufgab, um mit Marie zusammenzuarbeiten. Gemeinsam entdeckten sie zwei neue radioaktive Elemente: Polonium, benannt nach Maries Heimat, und Radium. Marie Curie gewann für ihre Entdeckungen zweimal den Nobelpreis. Sie hätte sehr reich werden können, entschied sich aber stattdessen, ihre Forschung allgemein und frei zugänglich zu machen. Mary Anning, Paläontologin. Mein Name ist überall in Europa bekannt. Geboren am 21. November 1799, gestorben am 9. März 1847. England. In einem winzigen Haus an der englischen Südküste lebte ein junges Mädchen namens Mary in sehr beengten Verhältnissen. Das Haus der Familie stand so dicht am Meer, dass es gelegentlich von Sturmfluten getroffen wurde. Der Sturm trug oft Fossilien an die Klippen und den Strand. Fossilien sind Überreste von prähistorischen Pflanzen oder Tieren. Mary konnte nicht zur Schule gehen, da ihre Familie zu arm war. Doch sie brachte sich selbst Lesen und Schreiben bei. Sie las viel über Geologie, um mehr über Gestein zu erfahren, und über Anatomie, um alles über die Tierskelette zu lernen, die sie fand. Eines Tages entdeckte Mary eine merkwürdige Form, die aus einem Felsen herausragte. Sie nahm ihren kleinen Spezialhammer und fing vorsichtig an, die Form freizulegen. Nach und nach kam ein etwa 30 Fuß langes Skelett zum Vorschein. Es hatte einen langen Schnabel, war aber kein Vogel, hatte scharfe Zähne, war aber kein Hai, besaß Flossen, war aber kein Fisch. Dazu hatte es einen langen, dünnen Schwanz. Mary hatte den ersten Dinosaurier dieser Art entdeckt. Sie nannte ihn Ichthyosaurus, was so viel bedeutet wie Fischsaurier. Zu jener Zeit glaubten viele Menschen noch, dass die Erde erst wenige tausend Jahre alt sei. Marys Fossilien bewiesen, dass es schon seit Hunderten von Millionen Jahren Leben auf unserem Planeten gab. Aus aller Welt kamen Forscher zu Mary, der Wissenschaftlerin, die sich alles, was sie wusste, selbst beigebracht hatte. Mary Edwards Walker, Chirurgin. Lasst künftige Generationen wissen, dass ihre Freiheit auch von Frauen in Uniform garantiert wurde. Geboren am 26. November 1832, gestorben am 21. Februar 1919. USA. Es war einmal ein Mädchen, das zog einfach an, was ihm gefiel. Stiefel, Hosen, Herrenhemden, Krawatten. Damals erwartete man von Frauen, dass sie eng geschnürte Korsetts und mehrere Petticoats übereinander trugen. So gekleidet konnten Frauen sich nur mühsam bewegen oder auch nur atmen. Doch anders als die Eltern von Marys Freundinnen, fanden Marys Eltern, jeder Mensch solle sich so anziehen, wie er will, auch Mädchen. Marys Vater, ein Landarzt, war überzeugt, dass seine Kinder in bequemer Kleidung glücklicher und gesünder aufwuchsen, insbesondere in den heißen, feuchten Sommern. Mary war es nur recht. Sie trug ohnehin viel lieber Männerkleidung. Der Vater ermutigte seine 6 Töchter und seinen Sohn zu studieren. Mary belegte Medizin und wurde eine der ersten Ärztinnen der USA. Sie heiratete einen Kollegen und zur Hochzeit trug sie eine Hose und ein Jackett, weil ihr das besser gefiel als ein traditionelles Brautkleid. Mehr als einmal wurde Mary von der Polizei festgenommen, weil sie verbotenerweise Männerkleidung trug. Für Mary war das, was sie anhatte, einfach nur Kleidung. Sie trug, worin sie sich wohlfühlte. Als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, meldete sie sich freiwillig zur Unionsarmee. Während des Krieges rettete sie zahlreichen Menschen das Leben. Nach Ende des Krieges verlieh man ihr eine Ehrenmedaille. Sie trug sie fortan am Revers neben der Krawatte. Mary Comm, Boxerin. Ein Leben ohne Boxen ist kein Leben für mich. Ich liebe Boxen. Geboren am 1. März 1983, Indien. In Indien lebte einmal ein kleines Mädchen namens Mary. Ihre Familie war sehr arm und die Eltern hatten Mühe, alle satt zu bekommen. Mary wollte ihnen helfen, aus der Armut herauszukommen, und so beschloss sie, mit 17 Boxerin zu werden. Mutig ging sie in ein Boxstudio und bat den Lehrer, sie zu trainieren. »Du bist zu klein«, antwortete er. »Geh wieder nach Hause.« Doch am Ende des Tages wartete Mary am Tor auf ihn. »Ich will in den Ring, unbedingt. Trainieren Sie mich.« Nur widerwillig nahm der Coach sie als Schülerin an. Doch Mary trainierte eifrig und schon bald nahm sie an den ersten Wettkämpfen teil und gewann oft. Ihren Eltern hatte sie noch nichts von ihrem neuen Hobby erzählt. Sie wollte sie nicht beunruhigen. Eines Tages las ihr Vater einen Artikel über sie in der Zeitung. »Bist du das?« fragte er besorgt. »Ja«, antwortete Mary stolz. »Aber was ist, wenn du verletzt wirst?« gab die Mutter zu bedenken. »Wir haben kein Geld für einen Arzt.« »Keine Sorge«, sagte Mary. »Ich werde hart arbeiten und so viel sparen, wie ich kann.« Sie schlief in billigen Unterkünften, aß nur Reis und Gemüse, weil sie sich kein Fleisch leisten konnte, und ließ das Frühstück ausfallen, weil ihr Geld nur für 2 Mahlzeiten am Tag reichte. Trotzdem wurde sie Weltmeisterin. Sie gewann eine Medaille nach der anderen. Ihre Eltern verfolgten ihre Kämpfe im Fernsehen. Mary gewann sogar eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2012. Ihr ganzes Dorf war stolz auf sie. Und Mary konnte für ihre Familie sorgen, wie sie sich das als Kind erträumt hatte. Mathilde Montoya, Ärztin. Ich bin Ärztin. 14. März 1859 bis 26. Januar 1939, Mexiko. Vor vielen Jahren lebte in Mexiko eine Frau namens Soledad. Sie hatte eine kleine Tochter, die sie Mathilde genannt hatte. Schon früh merkte Soledad, dass Mathilde außergewöhnlich intelligent war. Mit 4 Jahren konnte das Mädchen bereits lesen und schreiben, mit 12 beendete sie die Schule, war aber zu jung für ein Studium. Sie machte eine Ausbildung zur Hebamme, doch ihre Träume gingen weiter. Sie wollte Ärztin werden. Als sie sich zum Studium an der staatlichen medizinischen Fakultät einschrieb, war sie die einzige Frau. Viele Menschen warnten sie, eine Frau könne niemals Ärztin werden, doch ihre Mutter und viele Freunde standen hinter ihr. Am Ende des ersten Jahres wollte ihre Universität sie vom Studium ausschließen. Mathilde schrieb an den Staatspräsidenten und bat ihn um Unterstützung. Er forderte die Universität auf, Mathilde nicht zu benachteiligen, und Mathilde konnte ihr Studium fortsetzen. Doch dann wurde sie nicht zu den Abschlussprüfungen zugelassen. Wieder schrieb sie an den Präsidenten und wieder setzte er sich für sie ein. Ein neues Gesetz wurde erlassen, das Frauen erlaubte, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Der Staatspräsident persönlich reiste an, um bei Mathildes Prüfungen anwesend zu sein. Es war ein historischer Moment. Im ganzen Land feierten die Zeitungen sie am nächsten Morgen und erzählten die Geschichte von Mexikos erster Ärztin, La Señorita Mathilde Montoya. Maud Stevens Wagner, Tattoo-Künstlerin. Mach mir ein Tattoo! Geboren im Februar 1877, gestorben am 30. Januar 1961, USA. Es war einmal eine junge Frau, die hieß Maud. Sie arbeitete beim Zirkus und liebte Tattoos. Maud war bereits eine berühmte Luftakrobatin und Schlangenfrau. Abend für Abend strömten die Menschen herbei, um sie durch die Luft fliegen zu sehen. Eines Tages traf sie einen Mann namens Gus Wagner, dessen Körper vollständig von Tätowierungen bedeckt war. Affen, Schmetterlingen, Löwen, Pferden, Schlangen, Bären, Frauen, was auch immer. »Ich bin ein wandelndes, sprechendes Kunstwerk«, sagte Wagner gern. Maud war so angetan von seinen Tattoos, dass sie versprach, mit ihm auszugehen, wenn er ihr auch so eins machte. Nach dem ersten Tattoo wollte Maud immer neue, bis auch ihr Körper komplett bedeckt war. Sie lernte schnell und arbeitete bald selbst als Tätowiererin, sowohl für Zirkusartisten als auch für andere Menschen. Gleichzeitig trat sie weiter als Artistin im Zirkus und bei Karnevalsumzügen auf. Zu jener Zeit waren Tattoos noch ungewöhnlich. Und so kamen die Leute scharenweise in den Zirkus, um eine knapp bekleidete Frau zu sehen, deren nackte Haut mit farbigen Zeichnungen bedeckt war. Maud und Gus arbeiteten so gut zusammen, dass die beiden bald unzertrennlich wurden und heirateten. Sie verbreiteten die Kunst der Tätowierung im ganzen Land, weit über den Zirkus hinaus. Maud gilt als die erste Tattoo-Künstlerin der Welt. Maya Angelou, Schriftstellerin. Es geht im Leben nicht nur ums nackte Überleben. Es geht darum, sich zu entwickeln. Und zwar mit Leidenschaft, Mitgefühl, Humor und Stil. Geboren am 4. April 1928, gestorben am 28. Mai 2014. USA. Es war einmal ein Mädchen, das nach einem schlimmen Erlebnis im Alter von 8 Jahren verstummte und 5 Jahre lang kein Wort sprach. Sie glaubte, durch Worte Menschen verletzen zu können und gelobte sich selbst, nie mehr zu sprechen. Das Mädchen hieß Maya. Viele Menschen hielten Maya für verrückt, doch sie hatte einfach nur Angst. »Eines Tages wirst du wieder sprechen, das weiß ich«, sagte ihre Großmutter. »Du findest deine Stimme wieder«, sagte ihr geliebter Bruder. Maya merkte sich alles, was sie hörte oder las. Ob Gedichte oder Lieder, Erzählungen oder beiläufige Unterhaltungen. Es war, als spielte ich eine Schallplatte ab. Wenn ich wollte, ging ich in Gedanken mein Gedächtnis durch und suchte mir etwas heraus, was ich noch einmal hören wollte, sagte sie einmal. Als sie schließlich zu schreiben begann, strömten ihr die Worte nur so aus der Feder. Sie schrieb über ihre Kindheit, darüber, wie es war, in einer Stadt aufzuwachsen, wo Afroamerikaner diskriminiert und schlecht behandelt werden. Maya wurde zur Stimme der Bürgerrechtsbewegung und aller, die für die Rechte von Afroamerikanern kämpften. Unaufhörlich erinnerte sie daran, dass die Menschen gleichberechtigt sind, ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Neben Romanen schrieb Maya auch Songs, Theaterstücke und Drehbücher. Sie trat auf Theaterbühnen und in Filmen auf. »Schaut mich an«, sagte sie einmal zu schwarzen Studierenden. »Ich bin schwarz. Ich bin eine Frau. Ich bin aus den Südstaaten. Schaut mich an und schaut euch an. Warum sollte es irgendetwas geben, was ihr nicht könnt?« Maya Gabeira, Surferin. Ich bin viel gerannt und viel gesurft und habe viel gearbeitet. Geboren am 10. April 1987, Brasilien. Es war einmal ein Mädchen, das mochte Wellen. Nicht solche, mit denen man am Strand spielt. Auch nicht solche, die man vom Pier aus beobachtet. Maya liebte super, mega, gigantische Monsterwellen und setzte sich in den Kopf, die Superwoman of Surfing zu werden. »Nicht schon wieder, Maya«, jammerte ihre Mutter, wenn die Tochter sich auf den Weg zum Strand machte. »Jedes Mal wirst du nass und kalt und außer dir surfen nur Jungen.« Doch Maya war das egal. Surfen war ihre Leidenschaft. »Die Jungs sollen sich lieber mal an mich gewöhnen.« Auf der Suche nach immer höheren Wellen beschränkte sich Maya nicht auf ihre brasilianische Heimat, sondern reiste um die Welt, nach Australien, Hawaii, Portugal. Um die nächste gewaltige Welle zu erreichen, stieg sie oft schnell ins Flugzeug. In Südafrika surfte sie einmal auf einer 14 Meter hohen Welle, der höchsten, die eine Frau je bezwungen hat. Sie gewann jeden der großen Wettkämpfe. Kein anderer Surfer verdiente mehr als sie. Als sie einmal in Portugal surfte, traf eine Welle sie unerwartet. Eine riesige Wasserwand schlug über ihr zusammen und zog sie unter Wasser. Sie brach sich mehrere Knochen und wäre fast ertrunken, doch ihr Partner rettete sie und konnte sie wiederbeleben. Nach einem so angsteinflößenden Erlebnis würden die meisten Menschen sich wohl nicht mehr ins Wasser wagen und über einen anderen Beruf nachdenken. Nicht so Maya. Kaum war sie geheilt, kehrte sie an denselben Strand in Portugal zurück. »Ich liebe diesen Strand«, sagte sie. »Die Wellen hier sind einfach fantastisch.« Melba Liston, Posaunistin. Dieser Glanz. Schaut nur. Geboren 13. Januar 1926, gestorben 23. April 1999. USA. Es war einmal ein kleines Mädchen, das wollte unbedingt Posaune spielen. Der Name dieses Mädchens war Melba. Als Melba 7 war, kam ein fliegender Händler in ihre Stadt, der Musikinstrumente verkaufte. Melba sah ein glänzendes Messinginstrument und wusste sofort, das musste sie haben. »Ausgerechnet das?« wunderte sich ihre Mutter. »Das ist ja fast so groß wie du.« Doch Melba gab keine Ruhe und bekam ihr Instrument. »Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe.« Mit ihrem ersten Lehrer kam sie nicht zurecht. »Dann bringe ich mir eben selbst bei zu spielen. Ich spiele nach Gehör«, beschloss sie. Das war schwer, doch Melba liebte den vollen, metallenen Klang ihres Instruments. Nach nur einem Jahr war sie so gut, dass sie im örtlichen Radiosender auftreten durfte. Noch als Teenager ging Melba auf Tournee mit einer Band des Trompeters Gerald Wilson. Wenige Jahre später wurde sie eingeladen, Billie Holiday auf einer Tournee durch die Südstaaten zu begleiten, eine der berühmtesten Jazzsängerinnen aller Zeiten. Die Tournee floppte jedoch und Melba überlegte schon, die Posaune für immer beiseite zu legen. Doch ihre Leidenschaft war zu groß und schon bald komponierte und spielte sie wieder und nahm sogar ein Soloalbum auf. Melba Liston and Her Bones. Wobei Bones als Abkürzung für Trombones steht, das englische Wort für Posaunen. Melba arrangierte auch Titel für andere Musiker und webte Rhythmen, Harmonien und Melodien zusammen zu großartigen Songs für alle Jazzgrößen des 20. Jahrhunderts. Michaela de Prince, Tänzerin. Hab keine Angst, die einzige Mohnblume in einem Feld voller Narzissen zu sein. Geboren 6. Januar 1995, Sierra Leone. Es war einmal ein Mädchen, das verlor seine Eltern in einem schrecklichen Krieg. Michaela, so hieß sie, wurde in ein Waisenhaus gebracht. Da sie wegen einer Hautkrankheit, Vitiligo, weiße Flecken am Hals und auf der Brust hatte, wurde sie im Heim nur Teufelskind genannt. Die kleine Michaela war einsam und fürchtete sich. Doch genauso ging es auch einem anderen Mädchen, das Mia hieß. Wenn Michaela Angst hatte, sang Mia für sie ein Lied. Und wenn Mia nicht schlafen konnte, erzählte Michaela ihr eine Gute-Nacht-Geschichte. So wurden die beiden beste Freundinnen. Eines Tages wehte der Wind eine Zeitschrift ans Tor des Waisenhauses. Auf dem Titel war eine schöne Frau abgebildet, die einen glitzernden Ballettanzug trug und auf Zehenspitzen stand. Eine Ballerina, erklärte eine Lehrerin den Mädchen. Wie glücklich sie aussieht, dachte die vierjährige Michaela. So etwas will ich auch machen. Bald darauf wurde sie von Mia getrennt und an einen weit entfernten Ort gebracht. Um ihre Angst zu vergessen, begann Michaela zu träumen. In ihrem Traum hatten Mia und sie eine Mutter und sie selbst war Ballerina. Am Ende der langen Fahrt kam eine Dame zu ihr und erzählte ihr, sie wolle Michaela adoptieren, aber nicht nur sie, sondern auch Mia. Michaelas Träume schienen tatsächlich wahr zu werden. Jetzt fehlte nur noch ein Tütü. Michaela kramte in ihren Sachen. »Was suchst du?«, fragte ihre neue Mutter. Michaela zeigte ihr die Titelseite der Zeitschrift, die sie immer aufbewahrt hatte. Die Frau lächelte. »So eine Ballerina kannst du auch werden«, sagte sie. Michaela nahm eifrig Ballettstunden und tanzt inzwischen im niederländischen Nationalballett. Michelle Obama, Anwältin und First Lady. Bleib dir selbst stets treu. Setz dir Ziele und lass dich nicht davon abbringen. Geboren am 17. Januar 1964. USA. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sorgte sich um viele Dinge. Sie hieß Michelle Robinson und lebte mit ihrer Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Chicago. »Vielleicht bin ich nicht gut genug, nicht klug genug«, sagte sie sich, doch ihre Mutter beruhigte sie. »Wenn ein Ziel erreichbar ist, dann kannst du es auch erreichen.« Und ihr Vater sagte, »Möglich ist alles.« Michelle arbeitete hart. Manchmal warnten ihre Lehrer sie, sie solle sich nicht zu hohe Ziele stecken, so gut seien ihre Noten nicht. Andere Leute sagten, Michelle könne nie etwas Großes erreichen, schließlich sei sie nur ein schwarzes Mädchen aus dem Chicagoer Süden. Doch Michelle hörte lieber auf ihre Eltern. Sie studierte Rechtswissenschaften an einer der bekanntesten Universitäten des Landes, in Harvard, und wurde Anwältin in einer großen Kanzlei. Eines Tages bat ihr Vorgesetzter sie, einen jungen Anwalt zu betreuen, der neu in der Kanzlei angefangen hatte. Sein Name war Barack Obama. Michelle und Barack verliebten sich und heirateten wenige Jahre später. Als Barack für das Amt des Präsidenten der USA kandidieren wollte, fand Michelle den Gedanken erst verrückt. Doch dann erinnerte sie sich. Wenn ein Ziel erreichbar ist, dann kannst du es auch erreichen. Sie kündigte ihre Stelle und unterstützte ihren Mann im Wahlkampf. Barack Obama gewann die Wahlen. Zweimal. Und Michelle wurde die erste afroamerikanische First Lady der USA. Ihr Motto lautete, niemand kommt klug zur Welt. Klug wird man durch harte Arbeit. Mio Castro Saldarriaga, Perkussionistin und Schlagzeugerin. Mädchen können trommeln. Geboren ca. 1922. Kuba. Es war einmal ein kleines Mädchen, das träumte davon, zu trommeln. Sie lebte auf einer Insel voller Musik, voller Farben, voll köstlicher Papayas. Der Name des Mädchens war Mio. Doch jeder auf der Insel wusste, dass nur Jungen trommeln durften. Wenn Mio es versuchen wollte, rief man ihr zu, »Geh nach Hause, Mädchen haben hier nichts zu suchen.« Die Leute ahnten nicht, dass Mios Leidenschaft für das Trommeln stärker war als ein Kokoskrebs. Den ganzen Tag lang lauschte sie den Geräuschen um sie herum. Dem Rauschen der Palmwedel im Wind, dem zarten Flügelschlag der Kolibris, dem Platschen von Wasser, wenn man mit beiden Füßen hineinsprang. Abends saß sie am Strand und lauschte den Wellen, die sich am Strand brachen. »Warum darf ich nicht trommeln?« fragte sie das Meer. Endlich gelang es Mio, ihren Vater zu überreden, sie zu einem Trommellehrer zu bringen. Der zeigte ihr die unterschiedlichen Instrumente. Timbales, Congas, Bongos. Und Mio wusste instinktiv, wie sie sie zu spielen hatte. Der Lehrer war so beeindruckt, dass er sie von da an täglich unterrichtete. »Ich will in einer richtigen Band spielen«, sagte Mio immer wieder. Als ihre Schwester Cuchito die erste kubanische Tanzkapelle Ana Kaona gründete, die nur aus Mädchen bestand, durfte die erst 10 Jahre alte Mio mitmachen und trommeln. Ihre Zuhörer tanzten begeistert. Mio wurde weltberühmt. Mit 15 spielte sie sogar auf der Geburtstagsfeier eines amerikanischen Präsidenten. Die Schwestern Mirabal, Widerstandskämpferinnen. Wir können nicht zulassen, dass unsere Kinder unter einem korrupten, tyrannischen Regime aufwachsen. Patria Mirabal. Patria, geboren 27.02.1924, gestorben 25.11.1960. Minerva, geboren 12.03.1926, gestorben 25.11.1960. Maria Teresa, geboren 15.10.1935, gestorben 25.11.1960. Dede, geboren 1.03.1925, gestorben 1.02.2014. Dominikanische Republik. Als ein brutaler Diktator namens Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik die Macht übernahm, nahmen 4 Schwestern den Kampf für die Freiheit ihres Landes auf. Minerva, Patria, Maria Teresa und Dede Mirabal. Las Mariposas nannten die Leute sie, die Schmetterlinge. Um die Demokratie im Land wiederherzustellen, verteilten die Schwestern Flugblätter und organisierten Kundgebungen gegen den Diktator. Doch dem gefiel das gar nicht. Aus seiner Sicht taugten Frauen nur als Begleitung zu Partys. Sie sollten ihm schmeicheln, sollten Blumen und andere Geschenke von ihm entgegennehmen und sich freundlich bedanken. Was sie nicht sollten, anderer Meinung sein, ihre Stimme erheben oder gar versuchen, sein diktatorisches Regime zu stürzen. Der entschiedene Widerstand der Schmetterlinge beunruhigte ihn und er versuchte auf alle möglichen Arten, sie zum Schweigen zu bringen. Er ließ sie ins Gefängnis werfen. Er verhinderte, dass eine der Schwestern in ihrem Beruf als Anwältin arbeiten durfte. Er sperrte Minerva und ihre Mutter in einem Hotelzimmer ein. Er hatte nämlich versucht, Minerva den Hof zu machen, doch die hatte sich geweigert, mit ihm zu tanzen. Sie wollte nicht die Geliebte eines mächtigen Tyrannen sein. Sie interessierte nur die Freiheit ihres Landes. 3 der 4 Schwestern wurden auf Befehl des Regimes umgebracht. Der Mut und der Tod der Schwestern inspirierten und empörten viele andere Bürger der Dominikanischen Republik und gab ihnen die Kraft, so lange gegen den Diktator aufzustehen, bis er gestürzt wurde. Auf dem 137 Fuß hohen Obelisken, den Rafael Trujillo einst errichten ließ, um seine Macht zu feiern, ist heute ein Wandgemälde zu Ehren der 4 Schwestern zu sehen. 4 Schmetterlinge, die einem Tyrannen trotzen. Miriam Makeba, Sängerin und Bürgerrechtlerin. Sobald Pata Pata erklingt, beginnen die Menschen zu tanzen. Geboren 4. März 1932, gestorben 9. November 2008. Südafrika. Es gab eine Zeit, da herrschte in Südafrika das System der Apartheid. Das bedeutete, dass Menschen schwarzer Hautfarbe kaum Rechte hatten im Vergleich zu Weißen. Dazu gehörte auch, dass Schwarze und Weiße nicht zusammen sein durften, sich nicht verlieben und keine Kinder miteinander haben durften. In dieser Zeit wuchs ein kleines Mädchen auf, das Miriam hieß und gerne sang. Jeden Sonntag ging Miriam mit ihrer Mutter in die Kirche und wenn der Kirchenchor probte, schlich sie sich zum Seiteneingang hinein, um zu lauschen. Als Miriam älter wurde, sang sie in einer Band aus lauter jungen Frauen, den Skylarks, und nahm mit ihnen über 100 Songs auf. Sie sangen über das Leben in Südafrika, darüber, was sie froh machte, was sie traurig machte und was sie zornig machte. Sie sangen über das Tanzen und über die Apartheid. Die Menschen liebten ihre Musik, vor allem das Stück Pata Pata, das ihr größter Erfolg wurde. Doch der Regierung passte es gar nicht, dass Miriams Musik sich gegen die Apartheid richtete. Um ihren Protest verstummen zu lassen, erklärte man Miriams Pass für ungültig, als sie sich gerade im Ausland auf einer Tournee befand und ließ sie nicht wieder einreisen. Miriam trat überall in der Welt auf und wurde ein Symbol für den stolzen Kampf der Afrikaner für Freiheit und Gerechtigkeit. Miriam Makeba erhielt den Beinamen Mama Afrika. Erst 31 Jahre später durfte sie wieder in ihre Heimat zurück. Kurz darauf brach das System der Apartheid zusammen. Misty Copeland, Ballerina. Der Tanz hat mich gefunden. Geboren 10. September 1982, USA. Es war ein großartiger Abend, als Misty auf die Bühne trat, um die Hauptrolle in Strawinskys Ballett »Der Feuervogel« zu tanzen. Misty war die einzige Afroamerikanerin in einer der berühmtesten Tanzkompanien der Welt und an diesem Abend trat sie zum ersten Mal als Prima Ballerina auf. Als sich vor einem ehrfürchtig schweigenden Publikum der Vorhang öffnete, hob Misty mit der Anmut eines Vogels die Arme. Sie tanzte Pirouetten und flog in herrlichen weiten Sprüngen über die Bühne. Gebannt folgten die Zuschauer ihren Bewegungen. Erst als der Vorhang fiel, gab sie zu erkennen, was niemand auch nur geahnt hatte. Sie hatte sich verletzt und während der gesamten Aufführung größte Schmerzen gehabt. Ihr linkes Schienbein war an 6 Stellen gebrochen und musste operiert werden. Es schien unvorstellbar grausam. Am selben Abend, an dem ihr Traum endlich wahr geworden war, musste man ihr mitteilen, dass sie vielleicht nie wieder tanzen würde. Doch Misty nahm diese Nachricht nicht einfach hin. Dafür liebte sie das Ballett viel zu sehr. Ihre Leidenschaft für den Tanz hatte sie entdeckt, als sie 13 war und mit ihrer Mutter und 5 Geschwistern in einem Motel lebte. Damals hatte sie es nicht für möglich gehalten, Geld zu verdienen mit etwas, für das man so brannte. Nach der Operation und der anschließenden Therapie trainierte Misty mehr denn je, um wieder beim American Ballet Theater tanzen zu können. Und eines Abends stand sie wieder auf der Bühne. In Schwansee. Ein wahrer schwarzer Schwan. Schöner und anmutiger als je zuvor. Nancy Wake. Spionin. Du liebe Güte! Haben mich die Alliierten mit dem Fallschirm über Frankreich abspringen lassen, damit ich den Männern Eier mit Speck brate? Geboren am 30. August 1912. Gestorben am 7. August 2011. Neuseeland. Es war einmal eine junge Frau, die wurde Geheimagentin. Als Nancy erst 16 Jahre alt war, zog sie ganz allein von Australien nach Großbritannien und überredete eine australische Zeitung, sie als Korrespondentin einzustellen. Im Zweiten Weltkrieg schloss sie sich der französischen Résistance an, der Widerstandsbewegung, um gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen. Als sie von der Geheimpolizei, der Gestapo, gesucht wurde, floh sie nach England. Doch 1944 sprang sie mit dem Fallschirm über Frankreich ab. Ihre Aufgabe war es, Widerstandskämpfer zu trainieren und britische Piloten zu retten, die über Frankreich abgeschossen worden waren. Sie beschaffte ihnen falsche Papiere und schmuggelte sie über die Pyrenäen nach Spanien, von wo aus sie nach Großbritannien zurückkehren konnten. Nancy stand ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Personen, doch immer wieder gelang es ihr, die Gestapo zu überlisten. Weil es unmöglich schien, sie zu fangen, nannte man sie die Weiße Maus. Nancy war eine fähige Soldatin. Sie verlor nie die Nerven und war eine gute Schützin. Als ihre Einheit in einen Überraschungsangriff der Deutschen geriet, und der Kommandierende starb, übernahm Nancy kurz entschlossen die Führung und schaffte es mit außergewöhnlicher Besonnenheit, ihre Einheit ohne weitere Verluste in Sicherheit zu bringen. Nach Kriegsende und der endgültigen Befreiung Frankreichs verlieh Großbritannien Nancy die George Medal, Die Franzosen verliehen ihr drei Croix de Guerre und die Widerstandsmedaille. Später machte man sie zum Ritter der Ehrenlegion. Die höchste französische Auszeichnung. Von den USA erhielt sie die Freiheitsmedaille. Nanny of the Maroons. Königin. Jetzt bin ich frei. Circa 1686 bis 1733. Jamaika. In Jamaika lebte einst eine ehemalige Sklavin, die aus einer königlichen Familie im heutigen Ghana in Afrika stammte. Ihr Name war Queen Nanny und sie führte eine Gruppe entflohener Sklaven an, die man Maroons nannte. Zu jener Zeit war Jamaika von den Briten besetzt. Sie versklavten Afrikaner und verschleppten sie nach Jamaika, wo sie auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten sollten. Doch Queen Nanny wollte Freiheit für sich und ihr Volk, und so half sie vielen anderen Sklaven zu entkommen und führte sie in die Berge, wo sie ein Dorf gründeten, das sie Nannytown nannten. Nach Nannytown gelangte man nur über einen schmalen Pfad durch den Dschungel. Queen Nanny zeigte den Maroons, wie sie sich hinter Laub und Ästen unsichtbar machen konnten. Wenn britische Soldaten in einer Reihe durch den Urwald marschierten, ahnten sie nicht, dass sie aus nächster Nähe beobachtet wurden. Doch auf ein Signal hin erwachten die Bäume plötzlich zum Leben und griffen an. Doch es gab ein Problem. Die Bewohner von Nannytown litten viel Hunger. Als ihre Königin, schwach vor Hunger und besorgt um ihr Volk, eines Nachts einschlief, träumte sie von einem ihrer Vorfahren. Er sagte ihr: »Gebt nicht auf, bald habt ihr zu essen.« Am Morgen fand Queen Nanny in ihrer Tasche Kürbiskerne. Sie pflanzte sie an einen Hang und bald hatte ihr Stamm genug zu essen. Seit damals heißt dieser Hügel bei Nannytown Pumpkin Hill, Kürbishügel. Nellie Bly, Reporterin. Ich habe noch nie ein Wort geschrieben, das nicht von Herzen kam. Und so wird es auch bleiben. Geboren, 5. März 1864, gestorben, 27. Januar 1922, USA. In einem Dorf in Pennsylvania lebte einmal ein junges Mädchen namens Nellie, das trug stets rosa Kleidung. Als ihr Vater starb, verarmte die Familie und Nellie suchte nach Arbeit, um ihre Mutter zu unterstützen. Eines Tages las sie in einer örtlichen Zeitung einen Artikel, in dem es darum ging, wozu Mädchen gut seien. Berufstätige junge Frauen wurden darin als Ungeheuer beschrieben. Nach Ansicht des Verfassers gehörten Frauen ins Haus und an den Herd. Nellie war wütend und schrieb einen empörten Brief an den Herausgeber. Der war von ihrem Stil so beeindruckt, dass er ihr eine Stelle als Reporterin anbot. Schon bald erwies sich Nellie als mutige Journalistin. Am liebsten recherchierte sie verdeckt. Sie zog nach New York, wo sie für die New York World arbeitete. Die Zeitung wurde von dem berühmten Journalisten Joseph Pulitzer herausgegeben. Einmal gab Nellie sich als psychisch krank aus und ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, um darüber zu berichten, wie schlecht die Kranken dort behandelt wurden. Nellie war furchtlos, klug und voller Mitgefühl. 1890 machte ihre Zeitung ihr ein verlockendes Angebot. In 80 Tagen um die Welt hieß ein damals sehr populärer Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne. Könnte Nellie es wohl in kürzerer Zeit schaffen? Sie nahm die Herausforderung an und nur Stunden später schiffte sie sich mit kleinem Gepäck in New York ein. Sie reiste per Schiff, Bahn oder auch auf einem Esel und setzte sich ein unglaubliches Tempo. Im Land wurden Wetten darauf abgegeben, ob sie es schaffen würde oder nicht. Endlich, nach 72 Tagen, 6 Stunden und 11 Minuten, erreichte sie wieder New York. Sie hatte es geschafft. Nettie Stevens, Genetikerin. Solange meine Begeisterung für Biologie anhält, freue ich mich über jede Frage von Studierenden. Und das heißt, solange ich lebe. geboren am 7. Juli 1861, gestorben am 4. Mai 1912, USA. Es war einmal eine Lehrerin, die hieß Nettie Stevens. Eines Tages beschloss sie, Wissenschaftlerin zu werden. Sie sparte eisern und zog nach Kalifornien, um mit 35 Jahren noch einmal zu studieren, und zwar an der Stanford University. Ein Thema insbesondere ließ sie nicht mehr los. Wovon hängt es ab, ob ein Kind ein Junge wird oder ein Mädchen? Die Antwort auf diese Frage, da war Nettie sich sicher, musste in den Zellen liegen. Schon seit fast 2000 Jahren hatte sich die Menschheit mit diesen Zusammenhängen befasst. Wissenschaftler und Philosophen hatten ganz unterschiedliche Theorien vorgelegt. Manche glaubten, das Geschlecht eines Kindes hinge von der Körpertemperatur des Vaters ab. Andere sahen in der Ernährung den Hauptgrund. Eine wirkliche Erklärung aber hatte noch niemand gefunden. Um ein für alle Mal hinter dieses Geheimnis zu kommen, begann Nettie, an Mehlwürmern zu forschen. Stundenlang beobachtete sie die Larven unter dem Mikroskop, bis ihr schließlich die entscheidende Entdeckung gelang. Weibliche Larven besaßen 20 große Chromosomen, während männliche nur 19 große und ein kleineres Chromosom hatten. Ein anderer Wissenschaftler, Edmund Wilson, machte zwar ungefähr um dieselbe Zeit eine ähnliche Entdeckung, ohne aber deren besondere Bedeutung zu erkennen. Wilson ging davon aus, dass die Frage des Geschlechts auch durch die Umwelt bedingt sei. Nettie hingegen war fest davon überzeugt, dass alles allein von den Chromosomen abhing. Und damit hatte sie recht. Nina Simone, Sängerin. Ich kann euch sagen, was Freiheit für mich bedeutet. Ohne Angst leben. 21. Februar 1933 bis 21. April 2003, USA. Nina war ein talentiertes, stolzes Mädchen. Schon mit 3 Jahren lernte sie von ihrer Mutter Klavier und Orgel spielen und schon bald spielte sie erste Kirchenlieder, die sie sich selbst nach Gehör beibrachte. Als sie 5 war, bezahlten ihr Bekannte ihre Eltern Klavierunterricht an einer Musikschule, um ihr zu ermöglichen, klassische Pianistin zu werden. Nina war nicht nur sehr begabt, sondern auch fleißig und engagiert. Mit 12 trat sie erstmals öffentlich auf. Ihre Eltern saßen in der ersten Reihe, mussten aber Platz machen für weiße Zuhörer, die nach ihnen kamen. Doch Nina weigerte sich zu spielen, bis ihre Eltern wieder ganz vorne saßen. Nina machte mit Stolz und Leidenschaft Musik und sie verabscheute Rassismus. Schwarze sollten selbstbewusste Menschen sein, die ihre Talente und Leidenschaften frei ausleben konnten, ungehindert von Vorurteilen. Deshalb schrieb und sang sie Lieder wie »Brown Baby« oder »Young, Gifted and Black«. Sie wusste nur zu gut, wie verletzend rassistisches Verhalten für Schwarze war. Mit ihren Songs wollte sie anderen Mut machen. »Das Schlimmste an diesen Vorurteilen«, sagte sie einmal, ist, dass man anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Man ist verletzt, man ist zornig, all das, aber zugleich fragt man sich, bin ich vielleicht wirklich nicht gut genug? Nina konzentrierte sich ganz auf ihr Talent, nicht auf ihre Ängste, und wurde schließlich eine der berühmtesten Jazzsängerinnen der Welt. Policarpa Salavarieta, Widerstandskämpferin. Ob ich Mut habe? Mehr als genug. Geboren, 26. Januar 1795. Gestorben, 14. November 1817. Kolumbien. In Bogotá, in Kolumbien, lebte einmal eine Schneiderin, die zugleich Widerstandskämpferin war. Ihr wahrer Name war geheim, doch die meisten Menschen kannten sie als Policarpa Salavarieta. Schon als kleines Mädchen lernte Policarpa von ihrer Patentante nähen. Damals konnte sie nicht ahnen, dass ihre Nähkenntnisse einmal zu einer Revolution im Land beitragen sollten. Zu jener Zeit wurde Kolumbien vom fernen Spanien aus regiert. Viele sogenannte Royalisten waren stolz auf ihren spanischen König. Andere Menschen, so wie Policarpa, wünschten sich eine Revolution, damit Kolumbien frei würde. Die Royalisten waren ständig auf der Hut vor Revolutionären. Um nicht festgenommen zu werden, änderte Policarpa immer wieder ihren Namen. Sie arbeitete als Schneiderin in vielen Häusern von Royalisten. Während sie die Kleider der Damen umänderte, merkte sie sich alles, was ihr über die Pläne der Royalisten zu Ohren kam, und gab es an ihre revolutionären Freunde weiter. Eines Tages wurde ein Kurier gefasst, der gerade eine von Policarpas Informationen überbringen sollte, und so wurde ihre geheime Identität aufgedeckt. Policarpa wurde festgenommen und sollte der Polizei die Namen ihrer Freunde nennen, nur so könne sie ihr Leben retten. Doch Policarpa sagte stolz: »Ich bin eine junge Frau, ihr könnt mir keine Angst machen.« Policarpa wurde erschossen, inspiriert aber noch heute Frauen und Männer in aller Welt, nicht nur in Kolumbien, die furchtlos für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Rita Levi Montalcini, Wissenschaftlerin. Vor allem darf man schwierige Momente nicht fürchten. Gerade da gelingt oft das Beste. Geboren 22. April 1909, gestorben 30. Dezember 2012. Italien. Als Ritas Mutter an Krebs starb, beschloss die Tochter, Ärztin zu werden. Ganz besonders faszinierten sie die Nervenzellen, Neuronen im Gehirn. Nach ihrem Studienabschluss forschte Rita zusammen mit einem außergewöhnlichen Professor namens Giuseppe Levi sowie etlichen herausragenden Kollegen ihres Jahrgangs weiter. Doch dann schloss das faschistische Regime Mussolinis, das damals in Italien an der Macht war, Juden von allen Stellen an den Universitäten des Landes aus. Zusammen mit Giuseppe Levi, der ebenso wie Rita Jude war, floh sie nach Belgien. Doch als Belgien von den Deutschen überfallen wurde, mussten sie wieder fliehen und kehrten nach Italien zurück. Es ist schwierig, wissenschaftlich zu arbeiten, wenn man versteckt leben muss und keinen Zugang zu Laboren hat. Doch Rita ließ sich nicht aufhalten. Aus ihrem Schlafzimmer machte sie ein behelfsmäßiges Forschungslabor. Vor ihr Bett stellte sie einen kleinen Operationstisch, auf dem sie Hühner sezierte. Sie spitzte Nähnadeln an, um sie als chirurgische Instrumente einzusetzen, und studierte Zellen unter dem Mikroskop. Als ihre Stadt bombardiert wurde, musste Rita erneut flüchten, immer wieder von Versteck zu Versteck. Doch wo immer sie war, egal wie schwierig die Verhältnisse waren, Rita setzte ihre Forschungen fort. 1986 erhielt sie den Medizin-Nobelpreis für ihre Forschungen auf dem Gebiet der Neurobiologie, als eine von drei Nobelpreisträgern aus ihrem Universitätsjahrgang. Rosa Parks, Aktivistin. Ich möchte, dass man sich an mich als einen Menschen erinnert, der frei sein wollte, damit auch andere frei wären. 4. Februar 1913 bis 24. Oktober 2005, USA. Vor vielen Jahren gab es in der Stadt Montgomery im amerikanischen Bundesstaat Alabama noch eine strenge Rassentrennung. Schwarze und Weiße besuchten unterschiedliche Schulen, beteten in unterschiedlichen Kirchen, kauften in unterschiedlichen Läden ein, benutzten unterschiedliche Aufzüge und tranken an unterschiedlichen Wasserspendern. Zwar fuhren die Menschen mit denselben Bussen, doch sie mussten getrennt sitzen. Weiße vorn, Schwarze hinten. In dieser Welt aus Schwarz und Weiß wuchs Rosa Parks auf. Es war ein schweres Leben für Schwarze. Viele waren traurig deswegen oder auch zornig. Doch wer dagegen protestierte, landete schnell im Gefängnis. Eines Tages fuhr die 42-jährige Rosa von der Arbeit nach Hause. Sie saß auf einem Platz im hinteren Teil des Busses. Der Bus war voll und im vorderen Teil des Busses, dem für Weiße reservierten, fehlten freie Plätze. Der Busfahrer forderte Rosa auf, ihren Sitzplatz für einen weißen Passagier freizumachen. Rosa sagte nein. Dafür musste sie eine Nacht im Gefängnis verbringen, doch ihr mutiges Verhalten zeigte anderen, dass es möglich war, sich gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr zu setzen. Rosas Freunde organisierten einen Boykott. Sie riefen alle Schwarzen dazu auf, so lange keinen der städtischen Busse zu benutzen, bis das entsprechende Gesetz für ungültig erklärt wurde. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. 381 Tage hielt der Boykott an. Er endete erst, als das Verfassungsgericht der USA das Gesetz über Rassentrennung in Bussen für verfassungswidrig erklärte. Es dauerte noch 10 Jahre, bis die Rassentrennung in einem weiteren Staat abgeschafft wurde, doch schließlich war es soweit, dank Rosas Mut und ihrem Nein. Ruth Bader Ginsburg, Verfassungsrichterin. Ich bin anderer Ansicht. Geboren 15. März 1933, USA. Es war einmal ein junges Mädchen, das träumte davon, eine herausragende Anwältin zu werden. Anwältin? Spotteten die Leute. Sei nicht albern. Anwälte und Richter sind immer Männer. Ruth schaute sich um und sah, dass die anderen recht hatten. Aber es gibt keinen Grund, weswegen sich das nicht ändern sollte, dachte sie. Sie bewarb sich um einen Studienplatz an der berühmten Harvard Law School, wo sie später zu den erfolgreichsten Absolventen zählte. Auch ihr Mann, Marty, studierte in Harvard. »Deine Frau sollte zu Hause bleiben, Kuchen backen und euer Baby hüten«, bekam er oft zu hören. Doch Marty interessierte das nicht. Zum einen war Ruth alles andere als eine begnadete Köchin, zum anderen kümmerte er sich mit Begeisterung um die kleine Tochter der beiden. Vor allem aber war er stolz auf seine intelligente Frau. Ruth kämpfte leidenschaftlich für die Rechte von Frauen und vertrat als Anwältin grundlegende Fälle zu Fragen der Gleichberechtigung vor dem obersten Gerichtshof. Schließlich wurde sie selbst zur Richterin an diesem Gericht ernannt, als erst zweite Frau in der Geschichte der USA. Dieses Gericht setzt sich aus 9 Richtern zusammen. Wenn man Ruth Bader Ginsburg fragte, wann der Frauenanteil unter den Richtern an diesem Gericht hoch genug sei, pflegte sie zu sagen, wenn es 9 Richterinnen gibt. Bei dieser Antwort seien die Leute immer schockiert, erzählte sie. Doch solange 9 Männer oberste Richter waren, also so gut wie immer, hat kein Mensch auch nur die Augenbrauen gehoben. Noch mit über 80 Jahren macht Ruth Bader Ginsburg täglich 20 Liegestützen und dank der auffälligen Jabots, die sie vor Gericht stets zu ihrer Richterrobe trägt, gilt sie als Modeikone. Ruth Harkness, Tierschützerin. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, einen Panda zu bekommen, aber falls es geht, dann schaffe ich es. Geboren am 21. September 1900, gestorben am 20. Juli 1947, USA. Vor langer Zeit wussten zoologische Gärten erst wenig darüber, wie Tiere, die man anschaffte, angemessen zu halten waren. Nur selten überlebten exotische Tiere den Umzug nach Amerika. Die meisten der ausgestellten Spezies waren tot. Doch mit ausgestopften Tieren Mitleid zu empfinden, fiel den Besuchern schwer. Als Ruths Ehemann Bill nach China reiste, um einen lebendigen Panda zurückzubringen, war das eine aufsehenerregende Geschichte. Leider starb Bill nur wenige Monate nach seiner Ankunft in Asien. Ruth lebte als Modeschöpferin in New York City und wusste wenig über China. Doch da sie ihren Mann vermisste und Abenteuer liebte, beschloss sie, sein Projekt selbst zu Ende zu führen. »Ich fahre nach China und bringe einen lebenden Panda mit zurück.« In China streifte Ruth durch dichte Wälder, stieg hinauf zu abgelegenen, uralten Bergklöstern, folgte bei Tag dem Lauf von Flüssen und entzündete abends Lagerfeuer. Eines Nachts hörte sie ein Geräusch, dem sie folgte. In einem Wald fand sie schließlich ein Panda-Junges in einer Baumhöhle. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, also nahm sie es mit und besorgte Säuglingsmilch für den jungen Bären. In der Stadt kaufte sie sich einen Pelzmantel, damit das Tier sich wohler fühlte, wenn sie es herumtrug. Sie nannte den Panda Su Lin und brachte ihn zurück in die USA und in den Zoo von Chicago. Zehntausende von Besuchern bestaunten das niedliche Tier und lernten, dass wilde Tiere in Gefangenschaft überleben können, wenn man sie artgerecht hält. Seondeok von Silla, Königin. Schwerer als das Vertrauen der Menschen zu gewinnen ist es, sie im Stich lassen zu müssen. Geboren 606, gestorben 17. Februar 647, Korea. In Silla, einem der drei Königreiche Koreas, wurde einmal ein 14-jähriges, kluges Mädchen zur Königin ernannt. Doch einem Adligen, Bidam, passte das überhaupt nicht, und so führte er einen Aufstand gegen Seondeok an, unter dem Motto, Frauen können das Königreich nicht regieren. Als er eine Sternschnuppe sah, deutete er das als Zeichen dafür, dass Seondeoks Herrschaft im Niedergang war. Doch Seondeok ließ einen brennenden Papierdrachen fliegen und erklärte, ihr Stern sei wieder im Steigen. Das war nicht das erste Mal, dass Seondeok alle Welt mit einer schlauen Antwort erstaunte. Als sie noch klein war, erhielt ihr Vater, der König von Silla, einmal ein Geschenk vom Kaiser von China, Mohnsamen und ein Gemälde, das ein Feld voller Mohnblumen zeigte. »Das werden einmal schöne Blumen sein«, sagte Seondeok, »nur schade, dass sie nicht duften.« »Wie willst du das wissen?«, fragte ihr Vater. »Wenn sie süß dufteten, wären Bienen oder Schmetterlinge im Bild zu sehen.« Als die Blumen schließlich blühten, zeigte sich, dass Seondeok recht gehabt hatte. Die Blüten gaben tatsächlich keinen Duft ab. Die junge Königin sandte Gelehrte und Studenten nach China, um die Sprachen und Sitten des Landes zu erlernen, und schmiedete auf diese Weise starke Bündnisse zwischen dem Königreich Silla und dem Kaiserreich China. Seondeok war nach 26 Königen die erste Königin von Silla. Simone Biles, Turnerin. Mein Körper ist bestimmt nicht grundlos so gebaut. Also mache ich das Beste daraus. Geboren am 14. März 1997, USA. Es war einmal ein Mädchen, das konnte fliegen. Sie hieß Simone Biles und war Turnerin, die Beste in der Geschichte der USA. Wenn sie an die Matte trat, schauten die Menschen wie gebannt zu, so schnell war sie, so stark und so wendig. Mit Anmut und Schnelligkeit flog sie durch die Luft, wirbelte herum und kam jedes Mal perfekt auf. Schon mit 6 Jahren begann Simone ernsthaft zu trainieren. Mit 18 hatte sie bereits so viele Medaillen gewonnen, dass alle Welt vor den Olympischen Spielen nicht eine, sondern gleich 5 Medaillen von ihr erwartete. Eines Tages fragte ein Journalist, »Wie gehen Sie mit dem Druck um?« »Ich versuche nicht daran zu denken. Gerade eben ist mein einziges Ziel, größte Stabilität am Stufenbarren zu erreichen.« »Und was ist mit dem Ziel, die Goldmedaille zu gewinnen?« »Eine Medaille kann kein Ziel sein«, antwortete Simone lächelnd. »Meine Großmutter sagt immer, gib dein Bestes. Wenn du damit Erste wirst, ist es toll. Wenn du Vierte wirst, ist es das genauso.« Mit 3 Jahren war Simone von ihrer Großmutter adoptiert worden. Von ihr lernte sie, dass man stets sein Bestes geben, dabei aber immer bescheiden bleiben muss, um ein sinnvolles Leben zu führen und seine Mitmenschen zu begeistern. Bei den Olympischen Spielen in Rio gewann Simone 5 Medaillen, darunter 4-mal Gold. Sonita Alizadeh, Rapperin. Ich bin das Schweigen leid. geboren 1996, Afghanistan. Als Sunita 10 war, sagten ihre Eltern, »Wir müssen dich an einen Bräutigam verkaufen.« Sie kauften ihr hübsche Kleider und kümmerten sich mehr um sie als zuvor. Sunita wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte, aber dass sie nicht heiraten wollte, das wusste sie. Viel lieber wollte sie zur Schule gehen, Texte schreiben und singen. Das erklärte sie ihrer Mutter, doch die erwiderte nur, »Wir brauchen nun mal das Geld, um für deinen großen Bruder eine Frau zu kaufen. Wir haben keine Wahl, wir müssen dich verheiraten.« Doch im letzten Moment scheiterten die Hochzeitsvorbereitungen. In Afghanistan, wo die Familie lebte, brach ein Krieg aus und Sunita und ihr Bruder kamen in ein Flüchtlingscamp im Iran. Dort konnte Sunita eine Schule in der Nähe besuchen und bald schrieb sie ihre ersten Songs. Als sie 16 war, bekam sie Besuch von ihrer Mutter, die Sunita mit zurück nach Afghanistan nehmen wollte. Sie hatte wieder einen Mann gefunden, der den geforderten Brautpreis für die Tochter zahlen wollte. Wieder weigerte sich Sunita. Sie liebte ihre Mutter, aber sie wollte nicht heiraten. Sie wollte rappen. Sie schrieb den knallharten Song »Bride for Sale«, Braut zu kaufen, lud ihn auf YouTube hoch und landete damit einen Riesenerfolg im Internet. Sunita wurde berühmt und gewann ein Stipendium für ein Musikstudium in den USA. »In meinem Land sollen Mädchen den Mund halten«, erzählt sie. »Aber ich will die Worte, die aus meinem Herzen kommen, anderen mitteilen.« Sophie Scholl, Widerstandskämpferin. Ist es nicht auch rätsels genug und beinahe furchterregend, dass alles so schön ist? Trotz des Schrecklichen, das geschieht? 9. Mai 1921 bis 22. Februar 1943. Deutschland. Es war einmal ein Mädchen namens Sophie, das stand vor dem Gefängnis der Stadt, in der sie lebte, und spielte auf der Flöte für einen ganz bestimmten Gefangenen. »Die Gedanken sind frei«, hieß das Lied, das sie spielte, und der Mann, der sie hoffentlich in seiner Zelle hörte, war ihr Vater. Man hatte ihn eingesperrt, weil er gegen die Nationalsozialisten und deren Anführer Adolf Hitler war. Anfangs war Sophie für Hitler gewesen. Zusammen mit ihrem Bruder Hans hatte sie an Aufmärschen seiner Partei teilgenommen. Doch dann las sie Berichte über die schrecklichen Taten, die die Nazis verübten, vor allem über den Massenmord an den Juden, und verstand, dass ihr Vater von Anfang an recht gehabt hatte. Adolf Hitler war ein schlechter Mensch. So änderten Sophie und Hans ihre Meinung über den Führer. Sie begriffen, dass das Naziregime von Grund auf böse war und gründeten eine Widerstandsgruppe, die sich die Weiße Rose nannte. Auf Flugblättern forderten sie die deutsche Bevölkerung zum Widerstand gegen die Nazis auf. Doch überall lauerten Spione. In jeder Schule, Kirche, Universität, auf allen Straßen. Wer es wagte, Hitler zu kritisieren, musste damit rechnen, bei der Polizei angezeigt und verhaftet zu werden. Sophie ließ sich davon nicht abschrecken. Sie wusste, dass es richtig war, Widerstand zu leisten. Sie fürchtete sich nicht vor den Folgen. Wie kann man von einem Schicksal erwarten, dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe, da sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert, sagte sie einmal. Sophie, Hans und andere Mitglieder der Weißen Rose wurden verhaftet und von den Nazis hingerichtet. Doch ihr Vorbild hat Menschen in aller Welt dazu ermutigt, für die Freiheit zu kämpfen. Steffi Graf, Tennisspielerin. Jedes Problem, das man bewältigt, bringt einen in der Zukunft weiter. Und es gibt auch neue Kraft. Geboren am 14. Juni 1969, Deutschland. Es war einmal ein kleines Mädchen mit einer großen Liebe zum Tennis. Ihr Vater trainierte viele Spieler und Steffi lief ihm immer hinterher. Papa, ich will einen Schläger. Ich will auch Tennis spielen, so wie du. Du bist noch zu klein, sagte ihr Vater. Warte, bis du größer bist. Aber ich will jetzt spielen, antwortete Steffi. Sie lag ihm so lange in den Ohren, bis er schließlich nachgab. Er griff nach einem Schläger und hieb den Griff in der Mitte durch. So, sagte er, jetzt kannst du spielen. Steffi war begeistert. Im Keller des Elternhauses spannte sie zwischen zwei Stühlen ein Seil und richtete sich so ihren eigenen kleinen Tennisplatz ein. Stundenlang schlug sie den Ball übers Netz. Sie selbst war sehr glücklich dabei, ihre Mutter weniger, denn etliche Lampen gingen dabei zu Bruch. Mit 6 Jahren gewann Steffi ihren ersten Wettkampf und von da an war sie nicht mehr zu stoppen. Sie wurde zu einer der herausragenden Tennisgrößen der Welt. Sie gewann 22 Grand-Slam-Titel und eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und wurde 5-mal in Deutschland zur Sportlerin des Jahres gewählt. Ein Rekord. Inzwischen verbringt sie ihre Zeit am liebsten mit ihrer Tochter Yas, die lieber Rollschuh fährt und Hip-Hop tanzt, als Tennis zu spielen. Steffi stört das nicht. Sie ist überzeugt, jedes Mädchen solle tun, was ihm Spaß macht und was es glücklich macht. Sylvia Earle, Meeresbiologin. Ich hatte die Freude, tausende Stunden weit unten im Meer zu verbringen. Ich wünschte, ich könnte andere mitnehmen, damit sie sehen, was ich sehe und wissen, was ich weiß. Geboren 30. August 1935, USA. Es war einmal eine junge Wissenschaftlerin namens Sylvia, die am liebsten nachts tauchte, wenn das Meer völlig dunkel ist und man den Fischen nicht ansieht, ob sie schlafen oder wach sind. Nachts sieht man viele Fische, die man tagsüber nicht sehen kann, sagte sie. Sylvia leitete ein Team von Aquanauten. Sie alle lebten wochenlang unter Wasser, tauchten aus verschiedenen Unterwasserfahrzeugen heraus und erforschten das Leben im Meer wie niemand zuvor. Eines Nachts trug Sylvia einen ganz speziellen weißgrauen Anzug, ähnlich einem Raumanzug von Astronauten. Dazu gehörte ein riesiger Helm mit 4 runden Fenstern zum Hinausschauen. Damit tauchte Sylvia fast 400 Meter tief, tiefer als je ein Mensch vor ihr, ohne Rettungsleine. Dort unten, wo es dunkler ist als in einer sternlosen Nacht auf der Erde, mit nichts als dem matten Licht einer Unterwasserlampe, stellte Sylvia die Füße auf den Meeresboden, ähnlich wie der Mensch, der in einem ganz ähnlichen Anzug, doch viele tausend Kilometer über ihr, als erster einen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Ohne das Meer, erklärte Sylvia, gäbe es kein Leben auf der Erde. Keine Menschen, keine Tiere, keinen Sauerstoff, keine Pflanzen. Wenn wir das Meer nicht kennen, können wir es auch nicht lieben. Sylvia erforschte verborgene Strömungen, entdeckte Unterwasserpflanzen und schwamm mit Tiefseefischen. Wir müssen die Meere schützen, sagt sie. Helft mit, das blaue Herz der Erde zu bewahren. Tamara Delimbitska, Malerin. Ich lebe am Rande der Gesellschaft. Für solche Menschen gelten die üblichen gesellschaftlichen Regeln nicht. Geboren 16. Mai 1898. Gestorben 18. März 1980. Polen. In eine elegante Villa im russischen St. Petersburg kam einmal ein Maler, um ein 12-jähriges polnisches Mädchen namens Tamara zu porträtieren. Doch als das Bild fertig war, gefiel es Tamara nicht. Das könne sie selbst besser, erklärte sie. Wenige Jahre später, als Tamara mit ihrer Tante in der Oper war, entdeckte sie dort einen Mann, von dem sie sich sofort sicher war, dass sie ihn einmal heiraten würde. So kam es. Der Name des Mannes war Tadeusz. Als in Russland die Revolution ausbrach, kam Tadeusz ins Gefängnis. Doch Tamara schaffte es, ihn freizubekommen und organisierte die Flucht nach Paris. Paris war damals der Anziehungspunkt für Künstler aus aller Welt. Und hier setzte Tamara ihren Kindheitstraum von einem Leben als Malerin um. Sie wurde berühmt und viele bekannte Menschen wollten unbedingt von ihr gemalt werden. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zog Tamara in die USA. Dort war ihr kühner, außergewöhnlicher Stil bald nicht mehr beliebt und ihre Ausstellungen bekamen oft schlechte Kritiken. Dann wurde Tamara wütend und schwor jedes Mal, nie wieder auszustellen. Tamara zog nach Mexiko, wo sie zusammen mit ihrer Tochter Kisetz in einem schönen Haus lebte, bis sie mit 82 Jahren starb. Ihre Asche solle auf dem Vulkan Popocatépetl verstreut werden, hatte sie bestimmt. Ein passendes Ende für ein künstlerisches Genie mit explosiver Persönlichkeit. Heute sind Tamaras Bilder Millionen wert. Einer ihrer größten Fans ist die Sängerin Madonna. Das hätte Tamara gefallen. Virginia Woolf, Schriftstellerin. Ich bin verwurzelt, aber ich fließe. Geboren 25. Januar 1882, gestorben 28. März 1941. England. In London lebte einmal ein junges Mädchen, das eine eigene Zeitung über ihre Familie schrieb. Sie hieß Virginia und war geistreich, kultiviert und sehr sensibel. Wann immer sie etwas Schlimmes erlebte, war sie wochenlang unsagbar traurig. Aber wenn sie glücklich war, war sie das fröhlichste Kind der Welt. »Ich lebe ein Leben voller Intensität«, schrieb sie in ihr Tagebuch. Virginia war depressiv. An dieser Krankheit mit extrem schwankenden Stimmungen sollte sie ihr Leben lang leiden. Doch in welcher Stimmung sie auch war, Virginia schrieb. Sie führte Tagebuch, schrieb Buchbesprechungen für Zeitungen und Zeitschriften, verfasste Gedichte und Romane. Schreiben war für sie eine Möglichkeit, ihre eigenen Gefühle besser zu verstehen und damit auch die Gefühle anderer Menschen. Virginias Mann Leonard war ebenfalls ein bekannter Schriftsteller. Die beiden waren ein glückliches Paar, das sich sehr liebte, doch Virginias Depression machte es ihr manchmal schwer, sich zu freuen. Damals gab es noch keine wirksame Therapie bei Depressionen und viele Menschen nahmen die Krankheit nicht ernst. Heute lassen sich Depressionen behandeln, doch ganz gleich, ob du fröhlich, traurig oder irgendetwas dazwischen bist, es ist immer gut, seine Empfindungen in einem Tagebuch festzuhalten. Wer weiß, vielleicht wirst du auch einmal eine so geniale Schriftstellerin, die anderen hilft, Gefühle besser zu verstehen. Wang Senji, Astronomin. Auch Töchter können heldenhaft sein. Geboren 1768, gestorben 1797. China. In China lebte einmal ein junges Mädchen, das liebte Mathematik, die Naturwissenschaften, Geographie und Medizin. Außerdem schrieb sie Gedichte, ritt gerne, übte sich im Bogenschießen und in den Kampfkünsten. Ihr Name war Senji. Sie reiste viel umher und war umfassend interessiert. Ihre größte Liebe galt jedoch der Astronomie. Sie verbrachte Stunden mit dem Studium von Sonne, Mond und Sternen sowie den Planeten. Zu jener Zeit glaubten viele Chinesen noch, eine Sonnenfinsternis sei ein Zeichen für den Zorn der Götter. Senji wusste, dass das nicht sein konnte und beschloss, zum Beweis ein Experiment durchzuführen. Sie stellte einen runden Tisch, die Erde, in ein Gartenpavillon und hängte eine Lampe darüber, die Sonne. Seitlich platzierte sie einen großen runden Spiegel, den Mond. Dann begann sie, diese drei Gegenstände exakt so zu bewegen, wie Sonne, Mond und Erde es am Himmel tun. So lange, bis sich alle drei in einer geraden Linie befanden, mit der Erde in der Mitte. Das ist der Beweis. Eine Sonnenfinsternis entsteht jedes Mal, wenn der Mond genau durch den Erdschatten wandert. Chenji wollte mathematische und naturwissenschaftliche Themen allgemein zugänglich machen. Deshalb verfasste sie eine Schrift über Fragen der Schwerkraft in verständlicher Sprache. Ihr Ruhm verbreitete sich schnell. In ihren Gedichten schrieb sie auch über die Bedeutung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Wangari Maathai, Aktivistin. Die Zeit ist reif. 1. April 1940 bis 25. September 2011. Kenia. In Kenia lebte einmal eine Frau namens Wangari. Sie hatte in den USA und in Deutschland studiert und als Professorin gearbeitet. Als in der Umgebung ihres Heimatdorfes nach und nach Seen austrockneten und Flüsse im Boden versickerten, wusste sie, dass es Zeit war zu handeln. Sie rief andere Frauen zu einem Treffen zusammen. Die Regierung hat Bäume abholzen lassen, um Platz für neue Farmen zu schaffen. Deswegen versickert immer mehr Wasser im Boden. Außerdem müssen wir jetzt meilenweit laufen, um Feuerholz zu beschaffen, klagte eine der Frauen. Dann müssen wir Bäume pflanzen, schlug Wangari vor. Wie viele, wollten die anderen wissen. Ein paar Millionen sollten reichen, meinte Wangari. Ein paar Millionen? Das ist doch verrückt. So viele Setzlinge hat keine Baumschule. Wir kaufen sie nicht in einer Baumschule. Wir züchten sie selbst. Wangari und ihre Freundinnen sammelten Baumsamen im Wald und pflanzten sie zu Hause in Erde, die sie in Blechdosen gefüllt hatten. Sie gossen sie regelmäßig, bis die Setzlinge groß genug waren, etwa 30 Zentimeter. Dann pflanzten sie sie um ihr Dorf herum ein. Anfangs machten nur wenige Frauen mit, doch so wie ein großer Baum aus einem winzigen Samen wächst, so wurde aus einer kleinen Idee eine breite Bewegung. Diese Grüngürtelbewegung breitete sich weit über die Grenzen Kenias hinaus aus. Über 40 Millionen Bäume wurden gepflanzt und Wangari erhielt für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis. Zur Feier des Tages pflanzte sie einen Baum. Wilma Rudolph, Leichtathletin. Mein Arzt sagte, ich würde nie wieder laufen. Meine Mutter sagte das Gegenteil. Ich glaubte meiner Mutter. Geboren am 23. Juni 1940, gestorben am 12. November 1994. USA. Bevor die Schutzimpfung gegen Polio, Kinderlähmung, erfunden wurde, bekamen viele Kinder diese schreckliche Krankheit. Eines von ihnen war Wilma. Anschließend war ihr linkes Bein gelähmt. Sie wird bestimmt nicht mehr laufen können, sagte ihr Arzt. Du wirst wieder laufen, das verspreche ich dir, sagte ihre Mutter. Jeden Tag fuhr die Mutter mit der Vierjährigen zur Physiotherapie in die Stadt. Und jeden Tag massierte eines ihrer vielen Geschwister das schwache Bein. Wilma lernte an Krücken zu laufen, aber Kinder aus der Nachbarschaft machten sich über sie lustig. Manchmal, wenn Wilmas Eltern nicht zu Hause waren, übte sie, ohne Krücken zu gehen. Das war nicht leicht, aber mit der Zeit wurde Wilma kräftiger. Als sie 9 war, wurde wahr, was ihre Mutter ihr versprochen hatte. Wilma konnte wieder ohne Hilfe laufen. Sie fing sogar an, Basketball zu spielen. Sie liebte es, zu springen und zu laufen, und bald gehörte sie zum Leichtathletikteam ihrer Schule. Wilma nahm an 20 Wettkämpfen teil und gewann jedes Mal. Ich weiß selbst nicht, warum ich so schnell bin, sagte sie. Ich renne einfach. Zur großen Freude ihrer Familie und ihres Landes wurde Wilma die schnellste Frau der Welt. Bei den Olympischen Spielen von 1960 brach sie gleich 3 Weltrekorde. Der Schlüssel zum Gewinn, so sagte Wilma oft, liege in der Fähigkeit zu verlieren. Niemand gewinnt jedes Mal. Aber wenn man nach einer herben Niederlage schnell wieder aufsteht und beim nächsten Mal wieder gewinnt, gehört man eines Tages zur Spitze. Chiang Chang, Dirigentin. Wenn Mädchen sehen, dass Frauen diese Arbeit leisten, werden sie sich das selbst auch zutrauen. Geboren 1973, China. Als Chang ein kleines Mädchen war, waren Klaviere in China verboten. Sie durften weder verkauft noch in Konzerten gespielt werden. Nirgendwo sah man ein Klavier. Deshalb kaufte Changs Vater, der in einer Instrumentenfabrik arbeitete, alle notwendigen Teile und baute selbst ein Klavier. Aber nicht für sich, sondern für seine damals 4-jährige Tochter. Chang liebte das Instrument und wurde so gut, dass sie, als Pianos nicht mehr verboten waren, selbst Unterricht geben konnte. Außerdem gab sie Gesangsstunden an der Pekinger Nationaloper. Sie war glücklich mit ihrem Leben. Mit 16 begann sie ein Dirigierstudium und schloss es mit dem Bachelor und dem Master ab. Eines Abends, nach der Generalprobe für Mozarts Oper »Die Hochzeit des Figaro«, teilte der Dirigent der 20-Jährigen mit, sie solle am nächsten Tag die Aufführung dirigieren. Chang rief das Orchester zu einer zusätzlichen Probe am nächsten Tag zusammen. Weil sie so klein und noch so jung war, lachten einige der Musiker, als sie ans Dirigentenpult trat. Doch Chang lächelte nicht und zuckte mit keiner Wimper. Sie hob ihren Taktstock und wartete. Nach wenigen Minuten folgte das Orchester ihr respektvoll. »Über Nacht hatte ich ein anderes Leben«, sagte sie. Heute zählt Chang zum Kreis der bedeutendsten Dirigentinnen und Dirigenten der Welt. Ya Ashantewa, Kriegerkönigin. Wenn ihr, die Männer unseres Volkes, euch nicht erhebt, dann werden wir, die Frauen, es tun. Wir werden gegen den weißen Mann kämpfen. Geboren 1840, gestorben am 17. Oktober 1921. Ghana. In einem Land, das reich an Gold war, herrschte einmal eine starke Königin über das Reich der Ashanti im späteren Ghana. Ihr Name war Ya. Die Menschen glaubten an die magischen Kräfte eines goldenen Throns, der als so heilig galt, dass nicht einmal der König oder die Königin ihn berühren durften. In diesem Thron, so hieß es, befänden sich Herz und Seele des Ashanti-Volkes, aller Verstorbenen, Lebenden und zukünftigen Angehörigen. Eines Tages verkündete ein von den Briten ernannter Generalgouverneur, das britische Weltreich werde das Land der Ashanti übernehmen. Außerdem verlange man den goldenen Thron des Volkes. Die Anführer der Ashanti waren schockiert und beleidigt. Doch sie sahen sich einem mächtigen Feind gegenüber und so ergaben sie sich einer nach dem anderen. Alle, bis auf Ya Ashantewa. Sie sträubte sich. Wenn ihr, die Männer unseres Volkes, euch nicht erhebt, dann werden wir, die Frauen, es tun. Wir werden gegen den weißen Mann kämpfen. Ya führte eine Armee von 5000 Kriegern in die Schlacht gegen überlegene, gut gerüstete Briten. Erst nach langen, heftigen Kämpfen wurde Yas Armee geschlagen. Sie selbst wurde gefangen genommen und auf die Seychellen deportiert. Ihre geliebte Heimat sollte sie nie wiedersehen, doch ihre Tapferkeit ist bis heute legendär. Viele Jahre nach Yas Tod erlangte Ghana seine Unabhängigkeit. Bis zu diesem Tag singen die Menschen ihres Volkes Lieder über die geliebte Anführerin und ihren großen Kampfgeist. Yoko Ono, Künstlerin. Fang einfach an, intensiv an Frieden zu denken. Die Botschaft wird sich schneller verbreiten, als du glaubst. Geboren 18. Februar 1933, Japan. Ein Mädchen namens Yoko lebte einmal in einem schönen Haus in Tokio. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus bombardiert. Die Familie kam mit dem Leben davon, musste aber flüchten. Auf einmal hatten Yoko und ihr Bruder kein Bett mehr, keine Kleider, kein Spielzeug und kaum etwas zu essen. Sie mussten betteln gehen. Andere Kinder lachten sie aus, weil die einst so reiche Familie nun zu den ärmsten im Land gehörte. Als Yoko erwachsen war, wurde sie darstellende Künstlerin. Das bedeutete, man betrachtete ihre Kunst nicht nur, sondern wurde selbst ein Teil davon. Einmal beispielsweise wurden die Zuschauer aufgefordert, Teile der Kleidung abzuschneiden, die Yoko gerade trug. Eines Tages besuchte der Musiker John Lennon eine von Yokos Ausstellungen und war begeistert. Yoko und er fingen an, einander Briefe zu schreiben, und irgendwann wurden sie ein Paar. Sie nahmen Schallplatten zusammen auf, machten Filme und starteten Fotoprojekte. Damals führten die USA Krieg gegen Vietnam. Yoko wusste aus eigener Erfahrung, wie furchtbar Krieg ist, und unterstützte die Friedensbewegung. In jenen Jahren fanden viele sogenannte Sit-ins auf den Straßen statt. Doch das reichte Yoko nicht. Stattdessen machten John und sie ein Bad-in, in dem sie unter dem Motto »Make love, not war« – »Liebt euch, statt Krieg zu führen« – eine Woche lang in einem Hotelbett lagen, umgeben von Journalisten und Kameraleuten. Um ihre kurze, eindringliche Botschaft festzuhalten, nahmen sie auch einen Song auf. Give Peace a Chance. Dem Frieden eine Chance. Yusra Mardini, Schwimmerin. Ich will, dass alle Flüchtlinge stolz auf mich sind. Geboren am 5. März 1998, Syrien. Yusra lebte in Damaskus und war Leistungsschwimmerin. Jeden Tag trainierte ihr Vater sie und ihre Schwester in einem Hallenbad in der Stadt. Doch in Syrien herrschte Krieg und eines Tages traf eine Bombe das Schwimmbad. Zum Glück war Yusra zu dem Zeitpunkt gerade nicht dort. Bald darauf wurde auch das Haus von Yusras Familie getroffen. Zum Glück kamen alle Bewohner mit dem Schrecken davon. Doch die Familie hatte nun kein Zuhause mehr und auch sonst alles verloren. Und so beschlossen sie zu flüchten. Yusra hatte gehört, dass Deutschland Schwimmern gute Chancen bot. Es wäre ein langer, schwerer Weg bis dorthin, doch Yusra ließ sich davon nicht abschrecken. Zusammen mit ihrer Schwester schloss sie sich einer Flüchtlingsgruppe an. Einen Monat lang waren sie unterwegs, bis sie schließlich die türkische Küste erreichten, von wo aus sie in einem Schlauchboot zur griechischen Insel Lesbos übersetzen wollten. In dem Boot für 6 bis 7 Personen drängten sich 20 Flüchtlinge. Plötzlich setzte der Motor aus. »Wir sind doch Schwimmer«, sagte sich Yusra. »Wir können unmöglich im Meer ertrinken.« Ihre Schwester und sie, sowie 2 andere, die schwimmen konnten, sprangen ins Wasser und zogen und schoben das Boot über 3 Stunden lang, bis sie endlich Lesbos erreichten. Von dort war es noch ein weiter Weg bis nach Deutschland. Doch Yusra und ihre Schwester schafften es. Sofort erkundigten sie sich nach einem Schwimmverein. Endlich konnten sie wieder trainieren. Und 2016 wurde Yusra Mitglied der ersten Flüchtlingsmannschaft, die an Olympischen Spielen teilnahm. Zaha Hadid, Architektin. Schon als Kind war ich überzeugt von meiner eigenen Stärke. 31. Oktober 1950 bis 31. März 2016. Irak. Als Zaha 10 wurde, beschloss sie, Architektin zu werden. Sie war ein Mensch von großer Entschlossenheit und so kam es, dass sie tatsächlich irgendwann zu den bedeutendsten Architekten unserer Zeit zählte. Die Königin der Kurven nannte man sie, weil die von ihr entworfenen Gebäude so viele kühne, fließende Linien aufwiesen. Als sie einmal in einem Flugzeug saß, erklärte der Pilot den Passagieren, dass sich der Start verzögere. Zaha war empört und verlangte, sofort in eine andere Maschine umsteigen zu können. Das sei nicht möglich, hieß es, da ihr Gepäck bereits an Bord sei. Doch Zaha bestand auf ihrer Forderung und bekam ihren Willen, wie sie ihn immer bekam. So war sie eben. Zaha überschritt gerne Grenzen und tat Dinge, die andere für unmöglich hielten. So schuf sie auch Gebäude, die sich niemand außer ihr hatte vorstellen können. Sie entwarf Feuerwehrhäuser, Museen, Villen, Kulturzentren, ein Schwimmbad und vieles mehr. Stets bahnte Zaha sich ihren ganz eigenen Weg. Angst davor, anders als andere zu sein, kannte sie nicht. Einer ihrer Mentoren sagte einmal über sie, sie sei wie ein Planet in ihrem eigenen unnachahmlichen Orbit. Immer wusste sie ganz genau, was sie wollte, und sie ruhte nicht, bis sie es bekommen hatte. Vielleicht ist das ja der Schlüssel, wenn man im Leben etwas Großes schaffen will. Als erste Frau erhielt Saha 2004 den Pritzker Architekturpreis, die bedeutendste Auszeichnung der Welt für Architekten. Das war Goodnight Stories for Rebel Girls. 100 außergewöhnliche Frauen. Von Elena Favilli und Francesca Cavallo. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Birgit Kollmann, nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Karl Hanser Verlag. Gelesen von Jodi Ahlborn, Sandra Keck, Julia Nachtmann, Sandra Schwittau und Nana Spier. Regie: Toni Nirschl, Sabine Stipani und Wolfgang Stockmann. Ton und Schnitt: Felix Wassermann und Benjamin Ritter, der Apparat Berlin. Bruno Dahne, Stückwerke, die Kulturfirma Hamburg. Und Christian Zahler, Plan 1 Media München. Eine Produktion von der Audio Verlag. Auf Wiederhören bei Audible.